Südwestfunk, drittes Programm. Wir beginnen heute mit einer Folge von 5 Hörspielen, Die Flusspiraten des Mississippi, nach dem gleichnamigen Buch von Friedrich Gerstecker. Bevor wir den ersten Teil senden, ein paar Worte über den Autor. In den 60er und 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts gehörte er zu den meistgelesenen und beliebtesten deutschen Schriftstellern. Im Gegensatz zu Karl May war Friedrich Gerstecker tatsächlich überall dort, wo seine Erzählungen spielen. 4 große Reisen hat er unternommen. Sie führten ihn kreuz und quer durch Nordamerika, durch alle mittel- und südamerikanischen Staaten, über Hawaii und Tahiti nach Australien und Java, nach Ägypten und Abessinien. Geboren wurde Gerstecker am 10. Mai 1816 in Hamburg. Er starb am 31. Mai 1872 nach kurzer Krankheit im Alter von 56 Jahren in Braunschweig. Im Frühjahr 1837 trat er seine erste Reise an, New York. Am 25. Juli ging er dort an Land und blieb 6 Jahre in Amerika. Er war Heizer auf einem Mississippi-Dampfer, Holzfäller und Fabrikant von Pillenschachteln, Händler und Jäger. Das Tagebuch, das er führte, schickte er Seite für Seite nach Deutschland. Seine Mutter übergab die Blätter einem befreundeten Redakteur. Sie wurden in einer Zeitschrift veröffentlicht. Diese Berichte, in loser Folge erschienen, fanden großen Beifall und machten Gerstecker überall in Deutschland bekannt. Er war sehr überrascht, als er 1841 zurückkehrte und feststellte, wie berühmt er inzwischen geworden war. Der Erfolg veranlasste ihn, sein Tagebuch zu einem Reisebericht zu verarbeiten. Unter dem Titel »Streif- und Jagdzüge in Nordamerika« erschien es im Jahre 1844 als Buch. Friedrich Gerstecker hatte seine schriftstellerische Begabung erkannt und damit sein Lebensziel, Reisen in Übersee und die Verarbeitung seiner Erlebnisse zu Reiseberichten und Romanen. Als erster Roman entstand im Jahre 1846 »Die Regulatoren in Arkansas«. 2 Jahre später folgten »Die Flusspiraten des Mississippi«, die wir nun in einer Hörspielbearbeitung von Kurt Fetake vorstellen. Die Flusspiraten des Mississippi. Dort, wo der Ohio, der Grenzfluss der beiden amerikanischen Bruderstaaten Illinois und Indiana, in den großen Mississippi mündet, lag in der Mitte des vorigen Jahrhunderts das kleine Städtchen Helena. Aus ein paar Hütten hatte es sich in weniger als einem Jahr zu einer richtigen Stadt entwickelt. Mit einer langen Reihe von Holzhäusern, der Methodistenkirche, dem Büro des Friedensrichters und einer stattlichen Zahl von Saloons. An diesem Nachmittag standen die Männer vor dem Union Hotel, dem besten Gasthaus der Stadt. Nicht nur Bürger von Helena, auch Hinterwäldler in bunt gefransten Jagdhemden und Bootsleute von den Schiffen, die am Ufer festgemacht hatten. Und an diesem Nachmittag geschah es. Hey! Zurück mit euch! Weg da aus dem Weg, sage ich! Pfui Teufel! Schämt ihr euch nicht, alle über mich herzufallen? Mit 2 oder 3 von euch nehme ich's auf, vielleicht sogar mit 4. Ehrlich Spiel, sage ich. Ehrlich Spiel. Mann gegen Mann. Siehst uns doppelt, Otto. Weil du betrunken bist. Mach Platz, oder ich breche euch alle Knochen hier, ihr Hohlköpfe, ihr Hallunkköpfe. Nieder mit Otto! Hey, lass du Peter zu Boden mit diesem irischen Holz. Ach komm nur, Bootsmann. Ja. Ich schlag dir den Zähnlein. O'Toole vergreift sich an einem Bürger der Vereinigten Staaten. Wollen wir ruhig zusehen, Freunde? Was mit O'Toole? Ich habe schon lange eine Wut auf diese irischen Halunken, die ehrlichen Arbeiter in die Preise verderben. Richtig, Bruder. In den Mississippi mit ihm. Die Hände auf den Rücken und bringen zum Fluss, Jungs. O'Toole soll schwimmen. Weg nach Irland mit ihm. Kann sich unterwegs ein Schiff bestellen. Hey, was habt ihr vor, Leute? Ach, sieh da, der wird vom Union Hotel persönlich. Ach, keine Dummheiten, Leute. Lasst O'Toole frei. Hast wohl Angst, dass du deinen besten Gast verlierst, Welt? Hört mich an, Leute. Zurück, Smart. Lass den Mann los und geh zum Teufel. Ich will verdammt sein, wenn ihr O'Toole ein Haar krümmt. Was sollst deinen Willen haben, Wirt? Warte, Bursche! Ich will dich lehren, auf mich zu schießen. Oh, nicht so hastig, Wirt. Die Kugel hat euch ja gar nicht getroffen. Zurück, Smart, ins Haus mit euch. Ja, ich gehe. Aber ich nehme O'Toole mit! Hey, Freunde, was sagt ihr dazu? Sollen wir uns das gefallen lassen? Nein! Wenn wir das Haus über dem Kopf haben! Nieder mit der Kneipe! Der Wirt will sowieso nichts pumpen! Und Jungs, ihr holt uns das Feuer aus seiner eigenen Küche! Ja! Halt, Leute! Halt! Hört mich einen Augenblick an, Leute! Still, der Friedensrichter will reden. Gentlemen, bedenkt, was ihr tun wollt. Mr. Smart ist ein Ehrenmann. Ein Schuft ist er. Der Teufel soll den Wirt holen. Hätte nicht viel gefehlt und ich hätte sein Messer zu spüren bekommen. Mr. Smart wollte euch vor einer großen Dummheit bewahren. Vor einer Dummheit? Wieso? Wir befinden uns hier unter dem Gesetz der Vereinigten Staaten. Falls ihr das vergessen haben solltet, eine Gewalttat, wie ihr sie vorhattet, hätte für euch alle böse Folgen gehabt, Gentlemen. Mr. Smart hat euch davor bewahrt. Deshalb solltet ihr ihm dankbar sein. Er hat euch allen einen großen Dienst erwiesen. Der Wirt hat uns beleidigt. Gentlemen! Wenn euch Mr. Smart beleidigt haben sollte, so bin ich überzeugt, dass er alles tun wird, um seinen Fehler wieder gut zu machen. Wieder gut zu machen? Wie meint ihr das? Wie ich Mr. Smart kenne, wird er das Geschehene mit einer Lage Whisky bereinigen. Nun, gefällt euch das? Einverstanden. Smart soll was springen lassen. Jungs, ins Hotel, der Wirt hält uns frei. Auf ins Hotel! Ja, Leute, ihr sollt ein Festchen haben. Und zwar vom besten Pfirsichbrandy, den ich im Hause habe. Der Wirt soll leben! Los, Jungs, folgt mir rein in die gute Stube! Halt, Leute, wartet! Worauf warten? Wollt ihr uns zum Narren halten, Wirt? Nein, Leute, ich halte mein Versprechen. Ihr kriegt euer Festchen. Nur müsst ihr es draußen trinken. Was, draußen? Ich habe Ladies im Hause. Oh. Ladies? Wenn Unterröcke in der Gaststube sitzen, dann ist es wirklich besser, wir bleiben hier draußen. Ja, wird einem ordentlichen Kerl doch nicht behaglich zumute in Gesellschaft von Ladies. Was, Freunde? Ja, Sie lachen, Gentlemen. Scheinen sich also wieder zu vertragen. Können mit unserem Friedensrichter zufrieden sein. Ein Glück, dass Dr. Dayton gerade vorbeirät. Sah ziemlich brenzlig aus, wenn ihr mich fragt. Umso mehr hat es mich gefreut, dass die Leute Vernunft angenommen haben. Stimmt, Herr Advokat. Bei uns auf dem Lande spricht man nicht gerade sehr gut von der Stadt. Ganz Helena bestehe aus lauter Gesindel, heißt es. Ich bin wirklich froh, dass ich eine andere Meinung mit nach Hause nehmen kann. Gentlemen, da. Der Neger bringt ein ganzes Brandyfass nach draußen. Gönnt es den Burschen, sind arme Schlucker. Will euch nicht widersprechen, Herr Advokat. Leider werden Sie jetzt nicht eher mit Trinken aufhören, bis alle Sternhagel voll sind. Was ist vorhin eigentlich vorgefallen? Ich trug gerade meinen Sattel in die Hinterstube, als Sie den Ihren in der Klemme hatten. War heute Gerichtstag? Gerichtstag? Nein. Holks Haus wurde versteigert. Das Haus des reichen Holk? Alle Wetter. Warum denn? Als ich vor 8 Tagen das letzte Mal durch Helena kam, sprach noch keiner davon. Als Postreiter seid ihr ständig unterwegs, Mr. Holt. Kein Wunder, dass ihr noch nichts davon gehört habt. Wovon, Gentlemen? Der alte Holk ist mit seinem Flachboot nach New Orleans gefahren, aber niemals dort angekommen. Ihr meint, er sei verunglückt? Fest steht nur, dass Holk mitsamt dem Boot verschwunden ist. Und vor 5 Tagen kam überraschend sein Sohn hier an. Sein Sohn? Holk hat einen Sohn? Ja. Ich dachte, der wäre überhaupt nicht verheiratet gewesen. Der Sohn stammt aus einer früheren Ehe. Er ließ Haus und Hof Hals über Kopf versteigern und fuhr bereits heute Mittag wieder mit dem Dampfboot ab. Also, kann es nicht glauben, Gentlemen, das mit dem alten Holk. Erinnere mich noch ganz genau, wie er mir gesagt hat, dass er weder Kind noch Kegel in Amerika hat und eines Tages alles verkaufen will, um nach Deutschland zurückzukehren. Na ja, das war so seine schwache Seite. Holk wollte immer als Junggeselle gelten und leugnete stets, dass er schon mal verheiratet war. Mir scheint, in letzter Zeit sind reichlich viele Flachboote auf dem Mississippi verunglückt. Allein von Little Rock sind 3 abgefahren, die nie ihr Ziel erreicht haben. Höchste Zeit, dass die Strömung von dem gefährlichen Treibholz befreit wird. Dadurch sind schon viele Menschen umgekommen. Was die Unfälle auf dem Mississippi angeht, so hat mancher Gut und Leben eingebüßt, nur weil er die $50 für einen tüchtigen Lotsen sparen wollte. Alle, die von Little Rock abfuhren, hatten Lotsen an Bord. Männer, die den Fluss seit vielen Jahren befahren haben. Trotzdem sind sie umgekommen. Vielleicht konnten sie kein Flachboot steuern, weil sie Lotsen für Dampfboote gewesen sind. Was höre ich da? Die Gentlemen reden von dem Lotsen, der neulich hier ans Ufer geworfen wurde? Ach, nichts geblieben an seinem Korpus. Lauter Frakturen, Oberschenkel, Unterschenkel, Wadenbein, Rippen. Ein kapitales Exemplar von Knochenbrüchen. Also wie konnte das geschehen? Bei einem Dampfboot der General Brown waren die Kessel geplatzt. Ein schreckliches Unglück. Nicht für die Wissenschaft, Gentlemen. Nur selten ist es uns Ärzten vergönnt, so umfassende Beobachtungen zu machen. Das führt zu höchst erstaunlichen Ergebnissen. Ich könnte euch da Dinge erzählen. Schweigt! Ach, bitte um Verzeihung, wenn ich euch mit meiner Rede erschreckt habe, aber für die Wissenschaft sind solche Beobachtungen wichtig. Mag sein, aber ihr verderbt uns den Appetit aufs Abendbrot, Doktor. Ja, schon gut, schon gut. Werde mich nicht länger bei euch aufhalten. Wünsche noch einen angenehmen Abend. Gottlob, er ist weg. Es riecht nach Leichen, sobald er ins Zimmer tritt. Und sowas ist Arzt? Arzt? Gott bewahre, kein Leben, der kann sich rühmen, von Dr. Monroe behandelt worden zu sein. Gentlemen, stimmt es, dass sich Dr. Monroe nachts die Opfer der Lynchjustiz holt? Das heißt, die Hütte, die er am Rand der Stadt bewohnt, gliche einem Leichenschauhaus. Niemand kommt ihr zu nahe, außer Wölfen und Aasgeiern. Ein merkwürdiger Mann. Das erinnert mich an etwas anderes. Ich wüsste nicht, an was einen Dr. Monroe erinnern könnte, außer an Leichen. Hat man eigentlich wieder von den beiden Verbrechern gehört, die den Regulatoren entkommen sind? Ihr sprecht von Cotton und dem Mulatten. Aber davon Little Rock erzählen hören. Man will die beiden im Hot Spring Country gesehen haben. Mr. Hoyt, ihr kommt als Postreiter weiter rum. Reite zwischen Helena und Strongs Post Office mit dem ledernen Postsack hin und her, wenn ihr das meint. Ihr habt also nichts über Cotton und den Mulatten gehört. Gentlemen, wenn ich Cotton oder dieser Mulatte wäre, dann würde ich dem Arkansas und den Regulatoren so schnell wie möglich den Rücken kehren. Wenn ihr mich fragt, in meinen Augen sind die Regulatoren auch nichts anderes als Verbrecher. Wie sonst sollten sich die Farmer vor den Viehdieben schützen? Durch die Kraft der Gesetze. Niemand bestreitet das, Herr Advokat. Am allerwenigsten wir Farmer. Aber die Erfahrung hat uns etwas anderes gelehrt. Wer sich nicht selbst schützt, dem können auch keine Gesetze helfen. Wie meint ihr das? So wie ich es gesagt habe, Herr Advokat. Gewaltsame Handlungen kann man nur mit gewaltsamen Mitteln bekämpfen. Gute Nacht, Gentlemen. Hört ihr es, Dr. Dayton? Die Burschen lassen sich meinen Brandy schmecken. Damit wäre die Ruhe wiederhergestellt, nicht wahr, es macht? Ja. Ich möchte euch nochmal für euer beherztes Eingreifen danken. Das war Bürgerpflicht. Sag mir einer, wie das Gesindel in unsere Stadt kommt. Sind richtige Desperados, lassen sich sonst nicht so leicht mit Worten abspeisen, aber wollt ihr nicht da reinkommen? Werdet einen guten Topfen vertragen können nach dem langen Ritt. Danke, es macht danke, aber ich muss nach Hause. Hab mich schon viel zu lange bei meinen Krankenbesuchen aufgehalten. Ja, richtig. Ihr seid ja nicht nur Friedensrichter, sondern auch Arzt, Dr. Dayton. Ein vielbeschäftigter Mann. Und überall gern gesehen. Wie wär's macht, wenn ihr und eure Frau nachher zu uns herüberkommen würdet? Ja, meine Frau wird daheim bleiben müssen, aber ich will gern kommen, wenn es recht ist. Also dann, bis nachher, es macht. Es wird mir eine Ehre sein. Wünsche euch einen guten Heimritt. George, Liebe, endlich kommst du. Ja, es tut mir leid, Hedwig, dass es so spät geworden ist. Wir warten schon sehnsüchtig auf dich. Der gestrenge Herr haben heute unverzeihlich lange auf sich warten lassen. Wirklich hat mich meine Schwägerin vermisst? Allerdings. Und nicht ich allein. Auch Mr. Lively, der bereits eine volle Stunde auf euch wartet. Leider hat er uns bis jetzt nicht verraten, was ihn zu uns führt. Mr. Dayton, ich... Willkommen in meinem Hause, Mr. Lively. Was macht der Vater? Wie steht's daheim mit der Farm? Danke. Alles wohlauf. Bis auf die braune Kuh. Die ist gestern krank geworden. Ach, die Arme. Das ist doch der Grund, warum ich in der Stadt bin. Ja. Das heißt, da ist noch etwas anderes. Ich weiß nur nicht. Ja, ist es etwas, was mich allein betrifft? Nein, Mr. Dayton, das nicht, aber... Ja, so redet? Was führt euch zu uns? Mutter meinte, ob ihr und die Damen nicht Lust hätten, morgen ein bisschen zu uns herauszukommen. Mutter meinte, ich sollte euch die Einladung überbringen. Meinen besten Gruß an eure liebe Mutter, James. Ich darf euch doch so nennen, nicht wahr? Aber ja, Mrs. Dayton. Sagt eure Mutter, dass wir uns über die Einladung freuen und dass wir gern kommen werden. Aber ihr solltet euch auch öfters bei uns sehen lassen. Ja? Wer kann das noch so spät sein? Na, herzlich willkommen, Mr. Smart. Ladies and Gentlemen, freut mich, euch alle wohlzusehen. Tretet näher, Mr. Smart. Was darf ich euch anbieten? Etwas Tee mit Rum, wenn es euch recht ist. Gern. Sagt, Mr. Smart, was war heute im Ort los? Wir haben den Lärm bis hierher gehört. Hat euch der Friedensrichter noch nichts erzählt? Kein Wort. Wieso? War mein Schwager etwa dabei? Ihr macht viel zu viel Aufhebens davon, Mr. Smart. Mr. Dayton ist ein Held. Er hat sich einer Bande von Bootsleuten entgegengestellt und sie davor zurückgehalten, mich umzubringen und mein Haus niederzubrennen. Also, wenn ihr das alles hier erzählen müsst, Mr. Smart, dann dürft ihr auch den Anfang nicht weglassen. So. Ja, dann müsst ihr auch erwähnen, dass ihr zuvor unter Lebensgefahr das Leben des armen O'Toole gerettet habt. Mein Gott, das muss ja heute schrecklich in Helena zugegangen sein. Nicht schlimmer als fast alle Tage. Unsere Stadt hat in letzter Zeit eine traurige Berühmtheit erlangt. Übrigens, Mr. Dayton, ich habe euch einen Brief mitgebracht, den mir der Postreiter für euch mitgegeben hat. Danke, Mr. Smart. Entschuldigt mich einen Augenblick, Freunde. Nur natürlich. Etwas Wichtiges, George? Ich werde zu einem Schwerkranken gerufen. Hier in Helena? Nein, 10 Meilen landeinwärts. Oh, George, muss das sein? Ja, es tut mir leid, aber ich werde kaum vor morgen früh zurück sein. Oh. Freunde, so sehr ich es bedauere, die Pflicht ruft mich zu einem Krankenbesuch. Ich glaube, ich muss auch aufbrechen. Wollt ihr uns wirklich schon verlassen, Mr. Lively? Höchste Zeit, dass ich nach Hause komme. Am Ende können wir zusammenreiten, Mr. Dayton. Ich reite auf dem Fußweg, der nach Baileys führt. Aber dann müsst ihr ja mitten durch den Sumpf. Davor habe ich keine Angst. Ich kenne mich da genau aus. Außerdem ist es der nächste Weg. Tja, also, gute Nacht, Freunde. Sei vorsichtig, George. Ja, keine Angst, meine Liebe. Ich hoffe, wir trinken morgen früh gemütlich zusammen Kaffee. Auf Wiedersehen, meine Damen. Ich darf den Eltern also sagen, dass ihr morgen kommen werdet. Wir kommen bestimmt. Nicht wahr, Adele? Ja, Mr. Lively, sehr gern. Gute Nacht allerseits. Gute Entschuldigt, Nacht. Aber dann will ich mich auch gleich verabschieden. Gute Nacht, Mr. Smart. Kommen Sie gut nach Haus. Na nun, ist das nicht Patrick O'Toole? Psst, nicht so laut. Ihr seid das, Mr. Smart. O'Toole, juckt euch schon wieder das Fell? Oder habt ihr noch immer Verlangen nach kaltem Flusswasser? Na redet. Was macht ihr mitten in der Nacht am Ufer des Mississippi? Hört ihr nichts? Jemand rudert über den Fluss. Das sind dieselben Burschen, die mich heute verprügeln wollten. Na, ich hab's ja gesagt, ihr habt immer noch nicht genug. Der Teufel soll die Burschen holen. Ich würde ihnen aus dem Wege gehen, wenn ich an eurer Stelle wäre. Eine Bande ist, eine raubgierige Bande von lauter Schuften, die aneinander hängen wie die Kletten. Ihr mögt mir es glauben oder nicht, aber hinter den Burschen steckt Schlimmeres, als wir vermuten. Hinter den Bootsleuten? Da tut er ihnen zu viel Ehre an. Sind wilde Burschen, die in den Tag hineinleben und jeden sauer verdienten Dollar verspielen oder vertrinken. Das allein ist's nicht. Die Kerle halten zusammen wie Pech und Schwefel. Aber wartet, ihr Kanaillen. Ich werde euch noch auf die Spur kommen. Könnt euch drauf verlassen. Nanu, was ist das? Da unten, da stößt ein Boot ab. Wo der wohl hin will? Wird irgendein Flachbooter sein, der seine paar Dollar verjuckst hat und nun in aller Eile hinter seinem Boot herrudern muss. Damit der recht haben, Smart. Aber was ist mit dem Segelboot dort? Es fährt stromauf in den Fluss hinein. Schätze, Wesselhub bekommt noch Besuch. Ich glaube nicht, dass die zu Wesselhub wollen. Wohin sonst? Müssten mindestens 5 Meilen marschieren, bevor sie ein anderes Haus erreichen. 5 Meilen, bei Nacht und Nebel, mitten durch den Schlumpf. Na, dafür danke ich. Bleibe lieber die Nacht über am Ufer. Da ließen die Moskitos wenigstens etwas von mir übrig. Im Sumpf dagegen, da fressen sie einen Menschen bis auf die Knochen auf. Wäre kein Verlust, wenn das den Burschen heute passierte. Da! Die Ruderschläge sind verstummt. Na, jetzt sind sie schon zu weit von uns entfernt. Hol sie der Teufel. Ja, heute kann ich nichts mehr tun. Ihr solltet schlafen gehen, O'Toole. Es ist schon spät. Werde euren Rat beherzigen, Smart. Habe ich sowieso noch zu danken. Ohne euch läge ich jetzt in der schmutzigen Flut. Gebe Gott, dass ich euch das irgendwann mal vergelten kann. Aber es war nur Eigennutz von mir, O'Toole. Wollte nicht meinen besten Gast verlieren, aber Spaß beiseite. Nehmt euch vor dem rohen Volk künftig lieber in Acht. Ich komme den Burschen schon noch auf die Schliche. Glaubt mir, Smart. Morgen will ich auch zu Wesselhope hinüber. Vielleicht, dass ich dort eine Spur finde. Gute Nacht. Gute Nacht. Sie verschwinden. Endlich. Wird doch höchste Zeit. Möchte wetten, dass der eine O'Toole war. Hast du wirklich von dem betrunkenen Iren Angst? Still, nicht so laut. Ist nicht nötig, dass uns jemand hier auf dem Fluss sieht. Haben wir deshalb mit dem Rudern aufhören müssen? Wir können nicht vorsichtig genug sein. Peter hat recht. Noch kennt keiner unser Versteck, aber... Noch halten Sie es für Unglücksfälle, dass so viele Boote auf dem Mississippi verschwunden Still! Sind. Still! Wenn einer dich hört. O'Toole und der andere sind verschwunden. Worauf warten wir also noch? Gut, rudern wir weiter. Wir müssen jetzt fast 14 Meilen von Helena entfernt sein. Also los, Jungs, an die Ruder. Höchste Zeit, dass wir zur Insel kommen. Die Flusspiraten des Mississippi. Das war die erste Folge eines Funkspiels von Kurt Fetake nach dem Buch von Friedrich Gerstecker. Musik Max Roth. Es wirkten mit Dagmar Berghoff, Gisela Höther, Friedrich von Bülow, Paul Dettel, Hans-Helmut Dicko, Rolf Hübner, Gerd Keller, Eckehard Sass, Herbert Schimkat, Jürgen Schmidt, Baldur Seifert, Jean-Fadri Tönduri, Kurt-Heinz Welke, Helmut Wöstmann und Siegfried Wojtinas. Regie Heiner Schmidt. Fortsetzung am nächsten Samstag zur gleichen Zeit. Südwestfunk, drittes Programm. Die Flusspiraten des Mississippi. Dort, wo der Ohio, der Grenzfluss der beiden amerikanischen Bruderstaaten Illinois und Indiana, in den großen Mississippi mündet, lag in der Mitte des vorigen Jahrhunderts das kleine Städtchen Helena. Aus ein paar Hütten hatte es sich in weniger als einem Jahr zu einer richtigen Stadt entwickelt. Hier herrschte George Dayton als Friedensrichter. Ein Mann, der mutig für das Recht eintrat und überall beliebt und gern gesehen war. Mit seiner Frau Hedwig und seiner jungen Schwägerin Adele führte er ein geselliges Haus. Richter Dayton ist es auch, der den Bootsleuten entgegentritt, als sie den Iren O'Toole lynchen und das Union Hotel in Brand stecken wollen. Das Leben in der kleinen Stadt wird immer gefährlicher, weil sich allerlei Gesindel dort breitgemacht hat. Seit einiger Zeit beunruhigt die Bewohner auch das Verschwinden zahlreicher Flachboote, die von einer Fahrt auf dem Mississippi nicht zurückgekehrt waren. Man hielt es für Unglücksfälle. Niemand ahnte, dass es das Werk einer Bande von Flusspiraten war, die sich auf einer Insel im Mississippi versteckt hielten. Dort hatte Kapitän Richard Kelly das Kommando. Ist das Boot von Helena schon zurück? Noch nicht, Captain Kelly. Aber ich habe in der Ferne rudern gehört, als ich eben nach ihnen Ausschau hielt. Das Boot kann gleich hinter den Snacks liegen bleiben. Die Pferde müssen noch heute Nacht nach Vicksburg gebracht werden. Alles Weitere erfahrt ihr doch vom Constable Brooks. Ist doch lustig, wie wir die Gerichte an der Nase haben. Kaum eine der Stadt, wo nicht der Konstabler, der Gefängniswärter oder der Advokat unsere Verbündeten sind. Ein Mississippi oder Arkansas ins Zuchthaus zu stecken, ist gerade so gut, als wenn man ihn frei lässt. Vorausgesetzt, der gehört zu unserer Bande. Ja. Vor 8 Tagen, da haben sie in Sinkville Tobi, den Einäugigen, zum Staatsanwalt gemacht. Auch wenn ich den doch noch einmal eine Rede halten hören könnte. Blackfoot, Captain, ich habe was mit euch zu bereden, etwas Vertrauliches kommt. Folgt mir. Hört, Blackfoot. Ja? Ich hoffe, ihr seid auch der Ansicht, dass unsere Geschäfte gut gehen. Auch können nicht klagen, Captain. Trotzdem sind wir nicht für alle Fälle vorbereitet. Nicht vorbereitet? Wieso? Es gibt so viele Leute, die unser Geheimnis kennen. Ihr meint, es wäre ein Verräter unter uns? Im Augenblick droht uns keine Gefahr, aber das sollte uns nicht davon abhalten, gewisse Vorkehrungen zu treffen. Also, wenn ihr mich fragt, so glaube ich, dass wir genug Vorkehrungen getroffen haben. Da wäre zunächst diese geheime Insel. Naja, dann die Hütte im Sumpf, wohin uns niemand folgen kann, der den unter Wasser stehenden Pfad nicht kennt. Nein, das alles scheint mir nicht mehr sicher genug. Ihr habt da so etwas Neues ausgeknobelt? Darf man wissen, was es ist? Herr Blackfoot, ich halte es für ratsam, nicht mehr die ganze Beute auf diese Insel zu schaffen. Was, nicht mehr auf die Insel, Captain? Wir haben Verbündete in Houston, in Texas. Dorthin werden wir unsere Waren in Zukunft senden. Trifft uns hier Verrat. So haben wir dort Unterschlupf und zugleich Kapital, mit dem wir neu anfangen können. Ich weiß nicht, was ihr plötzlich gegen unsere Insel habt, Captain. Wir sind hier schon 3 Jahre. Gerade weil es 3 Jahre gut gegangen ist, sollten wir jetzt besonders vorsichtig sein, damit uns keiner hier aufspürt. In diesem Fall gibt es genügend Boote, mit denen wir fliehen können. Ich fürchte, damit kämen wir nicht weit. Ja, wie sonst sollten wir von der Insel fort? Blackfoot, was haltet ihr von einem Dampfboot? Ein Dampfboot? Pulver und Schwefel. Na, das wäre nicht übel. Mit einem Dampfboot, da könnte man ja den ganzen Mississippi hinunterfahren. Direkt in den Golf von Mexiko. Aber ob sich das praktisch durchführen lässt? Ich habe bereits alles vorbereitet. Ist das wahr? Ihr, Blackfoot, soll der Kapitän des Dampfbootes werden. Was, ich? Ja. Wir tarnen es als Postboot und lassen es zwischen Memphis und Napoleon verkehren. Eine großartige Idee. Alles, was recht ist. Ich fürchte nur, die Sache wird ein zu großes Loch in unsere Kasse reißen. Ach, was, Geld ist genug da. Außerdem bringt Teufels Bill ein reich beladenes Boot vom Webersh herab, auf dem sich viel bares Geld befindet. Oh, das höre ich gern. Von Pittsburgh, Shawneetown und St. Louis sind heute Briefe gekommen. Alle melden saftige Beute. Wir wissen, dass ihr der beste Anführer seid, den wir finden konnten, Captain Kelly. Ach, was ich sagen wollte. Die Sache mit dem Dampfboot, die bleibt noch unter uns. Ah, ihr könnt euch auf mich verlassen, Captain. Übrigens... Ja, noch was? Ach, nur eine Frage. Wie ist es denn mit dem Verkauf des Grundstücks in Helena gegangen? Hat man unseren neu gebackenen Erben anerkannt? Ihr meint den Sohn von Mr. Hulk? Es hat also niemand Verdacht geschöpft? Die haben alle unseren Mann für Hulks Sohn gehalten. War ein großartiger Plan, Captain. Hat uns viel Geld eingebracht. Noch was. Ja? In Helena ist gestern ein Mann angekommen, der nach Little Rock will, um das Land zu kaufen, das hier gegenüber unserer Insel in Arkansas liegt. Aha. Ja, der wird morgen früh von Helena aufbrechen und reitet einen Schimmel. Ist er allein? Nein, der Postreiter ist bei ihm und wird das Übrige besorgen. Aha. Bis Strong's Post Office müssen die beiden zusammenreiten. Aber der Fremde wird doch nicht übernachten, weil es ihm zu teuer ist. Aha. Nein, er will noch das Haus erreichen, das 3 Meilen von Strong's entfernt ist. Etwa 2 Meilen von Strong's könnte er vielleicht ein Licht sehen. Auf der rechten Seite. Mhm. Ihr versteht mich? Geht in Ordnung, Captain. Ich glaube, die Bootsleute aus Helena sind endlich da. Ja, Captain. Dort kommt Peter, der Narbige. Ich wollte, er wäre etwas vorsichtiger, hat heute wieder in Helena Streit angefangen. Dabei hat er erst kürzlich einen Denkzettel bekommen. Der Hieb durchs Gesicht war nicht von Pappe. Hey, Peter! Wo sind die Briefe? Hier, Captain. Der Postmeister gab sie mir 2 Minuten, bevor wir abfuhren. Hört, Leute! Morgen früh müssen 2 von euch ins Innere, in Richtung Osten reiten. Ja. Ist Sander nicht mitgekommen? Sander? Captain Kelly, ich habe die Ehre. Schon gut, Sander. Leg dich hin und schlaf deinen Rausch aus. Ich brauche dich morgen früh notwendig. So, Sir, Ihr braucht mich morgen früh? Notwendig? Ja, das an. Soll ich wieder einem unglücklichen Mädchen den Kopf verdrehen? Und das Herz brechen? Wie der da? In eurem Haus? Von wem sprichst du? Von dem Mädchen Marie, das jetzt bei eurer Frau ist. Was? Bei Georgine? Bei Georgine, ganz richtig. Blackfoot, was bedeutet das? Die Burschen haben das Mädchen gestern mitgebracht. Ich glaube, das Ding ist verrückt geworden. Wer befahl euch, das Mädchen mitzunehmen? Ich gab ausdrücklich den Befehl, es beiseite zu schaffen. Flucht. Sind die entladenen Boote versenkt? Ich habe sie ein paar Meilen Strom abgeschickt. Das werden sonst zu viel hier in der Nähe. Ja, recht so. Ihr seid verdammt kaltblütig, Captain Kelly. Verdammt kaltblütig. Komm, Sander, wir sind beide müde und zu Bett gehen, falls es nichts mehr zu besprechen gibt, Captain. Nein, geht nur. Ich muss sowieso noch wegen dieser Marie mit meiner Frau reden. Beruhige dich, Marie. Weine nicht mehr. Er wird wiederkommen, glaub mir. Wiederkommen? Nie. Nie kommt er wieder. Tief unten im Strom liegt er. Von einer Kugel getroffen. Ich sah, wie das Wasser über ihm zusammenschlug. Komm, Marie. Erzähl mir, was geschehen ist. Bisher habe ich nur deinen Namen erfahren. Seit ich dich aus den Händen der rohen Burschen befreit habe, hast du fast nur geweint. Wenn ich dir helfen soll, dann sei aufrichtig. Wie kamst du in ihre Gewalt? Ich weiß doch gar nicht, wo ich bin. Ich heiße Georgine. Gut, Georgine. Ich will dir alles erzählen. Von Anfang an. Das ist recht, Marie. Es ist jetzt 6 Monate her, seit er das Haus meines Vaters betrat. Es war Liebe auf den ersten Blick. Meine Eltern waren einverstanden und so heirateten wir bald. Alles schien gut zu werden, aber dann... Und dann, Marie? Er hatte meinem Vater vom schönen Süden erzählt. Also fuhren wir beide hinab, um das Land anzusehen. Und etwa da stand am Atchafalaya die Pflanzungen eines alten Kreolen. Vor wenigen Monaten kehrten die Männer zurück. Unsere Farm wurde verkauft. Edward ließ ein Flachboot bauen. Wir luden all unser Hab und Gut darauf und fuhren südwärts. Hätten wir diese Reise doch nie angetreten. Vater hatte einen Lotsen nehmen wollen, aber Edward bestand darauf, das Boot selbst zu steuern. Zuerst ging auch alles gut. Wir fuhren von Wabash in den Ohio und dann den Mississippi hinab. Aber vorgestern Abend, gerade vor einer Insel, lief unser Boot auf den Sand und hier... Erzähl mir alles, Marie. Was ist aus Edward und deinen Eltern geworden? Tot. Alle tot. Oh mein Gott. Ruhig, Marie. Du darfst nicht weinen. Versuche jetzt zu schlafen. Morgen werden wir weitersehen. Du kannst bei mir bleiben, wenn du willst. Du bist so gut zu mir, Georgie. Schlaf jetzt. Ich komme später wieder, um nach dir zu sehen. Gute Nacht, Marie. Gute Nacht, Georgie. Wo ist die Fremde? Psst, nicht so laut, Richard. Ich hab dich was gefragt, Georgine. Wenn du Marie meinst, sie schläft nebenan. Du hast sie also wirklich bei dir aufgenommen? Bitte, Richard, lass mir das unglückliche Geschöpf. Vielleicht kann ich ihr ersetzen, was andere ihr genommen haben. Sei vernünftig, Georgine. Die Fremde kann nicht bleiben, weil Sander ihr hier nicht ausweichen kann. Was hat Sander damit zu tun? Na ja, er hat sie geheiratet unter falschem Namen. Und jetzt glaubt sie, dass er tot ist. Nein. Ja. Du wirst anders über ihn denken, wenn ich dir sage, dass gerade er es ist, der unsere Pläne vorantreibt. Du willst also mit mir fortgehen? Das zuletzt eingebrachte Boot enthielt so viel Bargeld, dass ich jetzt entschlossen bin, deinen Bitten nachzugeben. Ist das wahr? Wir wollen nach Houston und von dort weiter nach Mexiko. Und die Insel? Die mag unter anderer Leitung weiter bestehen, aber ich fürchte, das Geheimnis bleibt nicht mehr lange gewahrt. Du hättest längst Schluss machen sollen, Richard. Ich hoffe, du siehst jetzt ein, dass das Mädchen nicht hierbleiben darf. Bolivar soll Marie nach Natchez begleiten. Immer musst du deinen Willen durchsetzen. Früher warst du anders. Da hast du mir jeden Wunsch erfüllt. Hör zu, Georgine, ich kann wegen dieses Mädchens nicht die Sicherheit von uns allen aufs Spiel setzen, ja. Ja, wenn ich immer hier sein könnte. Du willst wieder fort? Ja, ich muss morgen in dringenden Geschäften nach Montgomery's Point. Ach, Richard. Ich wünschte, ich könnte auch wieder hinaus. Das ist unmöglich. Das wäre zu gefährlich. Ich darf also nicht. Ich hoffe, du bist nicht allzu sehr enttäuscht, Georgine, weil ich den Mestizen neulich zur Insel zurückgeschickt habe. Ja, ich traf ihn am Ufer, gerade als ich an Land ging. Sollte Olio mir etwa nachspionieren? Und wenn es so wäre? Du traust mir also nicht mehr? Ein Wunder wäre es nicht. Georgine, gut. Schick den Jungen an Land, so oft du willst. Er mag dir erzählen, wo und in welcher Gesellschaft er mich getroffen hat. Ich muss also weiter auf der Insel bleiben. Ich sagte doch, wir werden sie bald gemeinsam verlassen. Dann soll mir die Fremde so lange Gesellschaft leisten. Ach, dann tu doch, was du willst. Richard, wo willst du hin? Nun, Captain Kelly, alles klar? Ach, der Teufel soll die Weiber holen. Georgine will den Mestizen ans Ufer senden. Olio? Bolivar soll den Jungen hinüberrudern, wenn sie es verlangt. Aber ich sag euch, Olio darf den festen Boden nicht betreten. Habt ihr mich verstanden? Aye, aye, Sir. Und was geschieht mit dem fremden Mädchen? Marie werde ich dem Neger anvertrauen. Hm. Er wird von mir persönlich die nötigen Anweisungen erhalten. Und Sander? Hier. Diesen Brief geht morgen früh Sander. Darin steht alles, was er wissen muss. Ihr werdet ihn übrigens nach Helena begleiten, Blackfoot. Oh, kann etwas Abwechslung vertragen, Captain. Aber... Noch eine Frage? Ja, was ist mit Teufelsbill? Ja, der hätte bereits gestern Helena erreichen müssen. Anscheinend hat er sich verspätet. Ihr wisst doch sein Zeichen. Ja, er fährt an der Insel vorbei und schießt, wenn er neben den Snacks ist. Dann lässt er das Boot unterhalb auflaufen. Gut, Blackfoot. Könnt euch jetzt schlafen legen. Gute Nacht, Captain. Hey, Bill, wohin steuern wir? Immer der Nase lang, Boys, mit der Strömung. Können wir also aufhören mit Rudern? Ja, Boys, hört auf. Steuermann! Ja? Warum rudern die Leute nicht weiter? Ihr wisst doch, dass wir nach Helena wollen. Nach Helena? Mr. Edgeworth, dass ich nicht lache. Gibt doch keinen größeren Unsinn, als dieses Nest anzulaufen. Ihr habt gehört, was mein Onkel gesagt hat, Steuermann. Ja, ja, ja, Mr. Vanwell. Ich bin ja nicht taub, aber euer Onkel wird es bereuen. Bereuen? Wieso? Ihr werdet in Helena nicht die Hälfte von dem erhalten, was man euch in Vicksburg oder gar in Montgomery's Point bezahlen wird, Mr. Edgeworth. Ich möchte wissen, was ihr mit eurem Montgomery's Point habt, Steuermann. Muss ja ein wahres Wunder von einem Handelsplatz sein. Ja, ja, genau so ist es, Mr. Edgeworth. Wir brauchen dort nicht wie wild zu rudern, um aus der Gegenströmung herauszukommen wie hier. Wo liegt dieses Montgomery's Point eigentlich? Habe nie etwas davon gehört, aber bin ich nicht das erste Mal in dieser Gegend. Ja, hier ändert sich die Welt fast täglich, Mr. Barnwell. Seht euch nur Helena an. Vor einem Jahr waren es nur ein paar Hütten und jetzt? Wahrhaftig, Helena ist eine richtige Stadt geworden. Aber nicht zu vergleichen mit Montgomery's Point. Da leben Kaufleute, die eine ganze Flachbootladung kaufen. Hört, Steuermann. Wir wollen nach Montgomery's Point fahren, wenn ihr solches Vertrauen zu dem Nest habt. Habe gewusst, dass ihr einen guten Rat nicht verschmäht, Mr. Edgeworth. Aber zuerst will ich versuchen, die Ladung in Helena loszuwerden. Na ja, wie ihr meint, Mr. Edgeworth. An die Ruder, Boys! Was ist los, Bill? Es geht nach Helena! Beeilt euch, Leute! In ein paar Minuten seid ihr am Ufer. Da könnt ihr euch einen vergnügten Tag machen. Ho! Rück! Ho! Möchte wissen, Blackfoot, wie viel Geld wir jetzt in der Kasse haben. In letzter Zeit haben wir gute Beute gemacht, was? Ihr habt mir noch gar nicht gesagt, was ihr in Helena wollt, Sander. Was ich will, fragt lieber, was ich soll. Eigentlich wollte ich ein paar Tage auf der Insel bleiben und mich ausruhen. Ja, das glaube ich. War keine Kleinigkeit, das Boot in Mississippi herunter bis hierher zu steuern. Nicht zu vergessen, was nachher geschah. Na ja, denk nicht mehr daran, Sander. Sagt mir lieber, was euch jetzt nach Helena führt. Ich soll ein hübsches Mädchen von zu Hause fortlocken. Aha. Wie ich Kelly kenne, wird er euch kaum wegen eines Liebesabenteuers aussenden. Na, da habt ihr recht. Es handelt sich um eine Erbschaft. Naja. Kennt ihr die Dame schon? Ja, von Indiana her. Oh, da habt ihr ja nichts mehr zu befürchten. Ich habe trotzdem noch eine Empfehlung an einen Verwandten, in dessen Haus die junge Dame lebt. Und einen gewissen Mr. Dayton. Was? Mr. Dayton ist der Verwandter? Ja, ich habe einen Brief für ihn. Die Dame ist ein junges Gänschen vom Lande. Da ich sie kenne, wird mein Auftrag wenig Schwierigkeiten machen. Und wie lautet euer Auftrag, Sander? Ich soll sie bis spätestens Samstagabend an einen bestimmten Ort bringen. Aha. In Güte, versteht's? Ja, das wird euch sicher gelingen. Dafür bekomme ich $1,000 aus der Privatkasse des Käpt'ns. Nicht schlecht. Ja, und ihr, Blackwood? Welche Geschäfte führen euch nach Helena? Hoffe, einen guten Freund bei Mrs. Bridle vorzutreffen. Müssen also beide pünktlich sein. Dann wollen wir ein wenig schneller reiten. Nur zu, lass uns galoppieren. Vorwärts, Schuss! Vorwärts! Hey. Vorwärts! Nanu, das ist ja der Teufelsbill. Habe nicht erwartet, euch im Hause unsere Freundin anzutreffen. Wir pflegen uns immer bei Mrs. Bridle vorzutreffen, falls ihr das vergessen haben solltet, Blackfoot. Danke für eure Belehrung, aber ich habe ein gutes Gedächtnis. Deshalb erinnere ich mich auch, dass ihr mit eurem Boot nicht in Helena anlegen solltet. Ich wollte nach Montgomery's Point durchfahren und bei dieser Gelegenheit das Boot bei der Insel auflaufen lassen. Ja, so war es abgemacht. Ärgere mich selber über die Zeit, die wir hier vertrödeln, aber der Alte, dem die Ladung gehört, ist misstrauischer, als ich dachte. Ihr sprecht von Mr. Edgeworth? Ja, leider ist er nicht allein. Tom Barnwell, sein Neffe, begleitet ihn. Aha. Und wo stecken die beiden jetzt? Tom Barnwell ist mit der Jolle nach Montgomery's Point vorausgefahren. Den Onkel habe ich zum Junior Hotel geschickt. Der will versuchen, seine Ladung an einen Kaufmann aus Victoria zu verkaufen. Victoria? Das liegt doch noch hinter Montgomery's Point. Ja, weiter unten. Schätze, es wird der letzte Handel sein, den Mr. Edgeworth auf dieser Welt abschließt. Aber alles bestens vorbereitet, Blackfoot. Ihr macht eurem Namen wieder mal Ehre. Teufelsbill. Und was gibt es Neues bei euch auf der Insel? Och, der Captain hat eine Menge neuer Pläne. Gerade eben hat er Sander ins Haus des Friedensrichters geschickt. Unter falschem Namen, versteht sich. Als Mr. Horse. Mr. Horse, so eine Überraschung. Ich kann's gar nicht glauben. Seid ihr es wirklich? Miss Adele? Es freut mich herzlich, euch hier so wohl und munter zu finden. Habe ich die Ehre, Mr. und Mrs. Dayton hier vor mir zu sehen? Mr. Horse, ich heiße euch in meinem Hause willkommen. Bitte setzt euch doch. Dankeschön. Darf ich euch ein Tässchen Tee anbieten? Sehr liebenswürdig, dankeschön. Bitte. Wie ich sehe, seid ihr ein alter Bekannter meiner lieben Schwägerin. Wenn ich euch meinen Empfehlungsbrief überreichen darf, Mr. Dayton, er stammt von Mr. Porrel. Von Porrel? Wie geht's ihm? Es ist lange her, dass ich ihn gesehen habe. Mr. Porrel scheint euch viel zu verdanken, Mr. Dayton. Er hat oft von euch gesprochen und nur Gutes. Vor ein paar Wochen haben sie ihn in Sinkville zum Staatsanwalt gemacht. Ach, das freut mich für ihn. Wie geht es Marie, eurer Frau, Mr. Horse? Und was macht die Plantage in Louisiana? Ja. Als wir uns das letzte Mal trafen, standet ihr mit Marie und ihren Eltern kurz vor der Abreise. Tja, den Traum von der Plantage in Louisiana mussten wir leider begraben. Begraben? Wieso? Wir erfuhren gerade noch rechtzeitig, dass es sich bei dem Verkäufer um einen Betrüger handelte. Darauf erwarben wir kurz entschlossen eine Farm in der Nähe von Sinkville. Soll das heißen, dass Marie jetzt in Sinkville wohnt? Ja, so ist es, Miss Adele. Kaum 6 Meilen von uns entfernt? Oh, wie mich das freut. Ich kann es gar nicht erwarten, Sie zu besuchen. Aus diesem Grunde bin ich ja hier, um euch auf unsere Farm einzuladen. Ihr müsst euch allerdings auf einen längeren Besuch einrichten. So wie ich Marie kenne, wird sie euch nicht so bald wieder fortlassen. Ich soll euch gleich mitbringen. Jetzt gleich? Ja. Das wird nicht gehen. Adele, wir haben uns doch für heute bei den Livelys angesagt. Du hast recht, Hedwig. Heute geht es nicht. Wie wäre es denn, wenn uns Mr. Horse zu den Livelys begleiten würde? Gern, aber... Ihr könntet dann gleich morgen früh mit Adele von dort nach Sinkville aufbrechen. Oh ja! Einverstanden, falls Mr. Dayton nichts dagegen hat. Aber im Gegenteil, Mr. Horse... Ich freue mich, dass die beiden Damen jetzt einen Beschützer haben. Leider erlauben es mir, meine Geschäfte nicht, Helena, für mehrere Tage zu verlassen. Mr. Dayton, ich werde mich bemühen, mich eures Vertrauens würdig zu erweisen. Herzlich willkommen auf unserer Farm, meine Damen. Wir danken euch und eurer Frau für die Einladung, Mr. Lively. Wir sind ihr gern gefolgt. Wie ihr seht, haben wir noch einen Gast mitgebracht. Mr. Horse. Liebe Mrs. Dayton, eure Freunde sind auch unsere Freunde. Meine Frau kann nicht genug Gäste im Hause haben, nicht wahr, Emily? Ich freue mich, euch kennenzulernen, Mr. Horse. Die Freude ist ganz meinerseits, Mr. Lively. Darf ich euch meinen Sohn James vorstellen? Mr. Horse, guten Tag. Und das ist William Cook, der mit meiner Tochter Betsy verheiratet ist. Meine Damen, James hat mir schon viel von euch erzählt. Vor allem von Miss Adele. Du brauchst deshalb nicht rot zu werden, Schwager. Miss Adele, ich... Kommt, James, begleitet mich ein Stück. Ich hoffe, ihr seid heute gesprächiger als bei eurem letzten Besuch in Helena. Miss Adele, wer ist der Mann, der euch begleitet? Sein Gesicht gefällt mir nicht. Urteilt ihr da nicht etwas vorschnell, James? Dieser Mr. Horse sieht wie ein Gag aus. Mr. Horse ist ein alter Bekannter. Seine Frau war meine beste Freundin. Miss Adele, ich bin so froh, dass ihr gekommen seid. Leider muss ich euch morgen früh schon wieder verlassen. Ihr wollt morgen wieder fort? Ich begleite Mr. Horse zu seiner Farm. Mr. Horse? Macht kein so trauriges Gesicht. Ich komme Kinder, bald wieder. Kinder, kommt ins Haus! Ja, Mutter! Abendbrot ist fertig! Wir kommen! Sie hier Besuch einfinden. Ah, doch, sein gutes Dane. Wir werden heute Nacht nicht die Hunde freilassen. Hölle und Teufel. Sind den Regulatoren nicht entwischt, um von den Hunden gefressen zu werden? Wird aber höchste Zeit, dass wir etwas zu essen bekommen. Werden nicht mehr lange hungern, Master Cotton. Werden uns bald den Bauch vollschlagen können. Aber hinter dem Haus Hirschfleisch hängen sehen. Will verdammt sein, wenn wir nicht bald in Hülle und Fülle zu essen und zu trinken haben. Und eine Flinte dazu. Hoffentlich dauert es nicht mehr zu lange. Ich brauche nur zu warten, bis alle schlafen gegangen sind. Hey! Hey, was ist los? Wer schleicht sich da mitten in der Nacht durch das Haus? Entschuldigt, aber ich hatte Durst. Ach, ihr seid das Mr. Horse. Ja, das Wasser steht vor der Tür. Und der Flaschenkürbis zum Ausschöpfen hängt nicht drüber am Nagel. Aber vielleicht wollt ihr lieber Milch trinken. Im Schrank steht eine ganze Schüssel voll. Danke, Mr. Lewey. Aber ich kann leider nichts erkennen. Ja, habt recht, man kann ja die Hand nicht vor den Augen sehen. Hey, wer spricht denn da? Es ist nichts, William. Kannst ruhig weiter schlafen. Ich möchte wissen, was die Hunde haben. William hat recht. Denkst du auch noch an James? Schlaf lieber. Bei dem Lärm? Wie wär's, wenn wir mal nachschauen, was die Hunde haben? Ja, was soll sie denn haben? Sie scheinen etwas zu wittern. Zu wittern? Wieso? Wenn ich das wüsste. Hier, James, blas die Kohle im Kamin ein wenig an. In dieser verdammten Finsternis kann man ja wirklich nichts erkennen. Ja, Vater. Rechts in der Ecke liegen ein paar Späne, ja? Ja, so ist recht. Da! Seht, die Tür ist offen. Wahrhaftig. Meine Büchse ist weg. Mein Messer auch. Was? Können wir die Tür von außen öffnen? Nein, Mr. Horse. Ja, aber... Na, einer von uns muss den Riegel zurückgezogen haben. Ausgeschlossen, von uns hat sich keiner gerührt. Ja, wer soll denn das? Jetzt weiß ich, warum die Hunde so toben. Irgendjemand ist hier drinnen gewesen. Wer immer im Hause gewesen ist, der kann doch nicht weit sein. Da hast du recht, James. Was schlägst du vor? Wir werden ihnen mit den Hunden folgen. Vorwärts! Lasst uns auf der Stelle aufbrechen! Da ist eine Spur. Der eine Abdruck stammt von einem Schuh, der andere von einem Mokassin. Demnach waren es zwei. Dort laufen sie. Vorwärts! Wir fangen sie, tot oder lebendig. Die Flusspiraten des Mississippi. Das war die zweite Folge eines Funkspiels von Kurt Fetake nach dem Buch von Friedrich Gerstecker. Musik Max Roth. Es wirkten mit Dagmar Berghoff, Gisela Höter, Henny Schneider-Wenzel, Isabel Stumpf, Hans Bernhard, Reinhard Brox, Paul Dettel, Hans-Helmut Dicko, Dieter Eppler, Hans Gogell, Klaus Langer, Horst Werner Loos, Wolfgang Reinsch, Hans Röhr, Jürgen Schmidt, Jean-Fadri Tönduri und andere. Regie Heiner Schmidt. Den dritten Teil bringen wir am nächsten Samstag zur gleichen Zeit. Südwestfunk, drittes Programm. Die Flusspiraten des Mississippi. Dort, wo der Ohio in den großen Mississippi mündet, lag in der Mitte des vorigen Jahrhunderts das kleine Städtchen Helena. Seit einiger Zeit beunruhigte die Bewohner das Verschwinden zahlreicher Flachboote, die von einer Fahrt auf dem Mississippi nicht zurückgekehrt waren. Noch hielt man es für Unglücksfälle. Noch ahnte niemand, dass es das Werk einer Bande von Flusspiraten war, die sich auf einer Insel im Mississippi versteckt hielt. Währenddessen bereitete Kapitän Richard Kelly, der Anführer der Flusspiraten, neue Raubzüge vor. Außerdem hatte er einen seiner Leute, Sander, nach Helena geschickt. Sander war unter falschem Namen als Mr. Horse im Hause von Mr. Dayton, dem Friedensrichter, eingekehrt, um dessen junge Schwägerin Adele zu entführen. Sander hatte sein Ziel fast erreicht, als er Miss Adele und Mrs. Dayton zur Farm der Livleys begleitete. Dort gab es einen nicht vorgesehenen Zwischenfall, als nämlich in der Nacht zwei Banditen in das Haus eindrangen und Waffen und Proviant stahlen. Der alte Lively, sein Sohn James und sein Schwiegersohn William Cook machten sich sofort auf die Verfolgung der flüchtigen Diebe. Auch Sander, alias Horse, nahm zum Schein daran teil. Da die Männer beritten waren, dauerte es nicht lange, bis sie die Diebe eingeholt hatten. Da! Dort laufen sie! Wo, Mr. Cook? Ach, da drüben! Halt! Bleib stehen! Ergib dich! Oh, ah. Mr. Cook, was ist passiert? Der Bursche hat mich niedergeschlagen. Aber kümmert euch nicht um mich. Verfolgt ihn. Er kann noch nicht weit sein. Der ist verschwunden. Ach, verschwunden, ausgeschlossen, Mr. Horse. Ich hatte ihn im Visier, wollte gerade abdrücken, als er den Hang hinuntersprang. Warum seid ihr ihm denn nicht gefolgt? Das konnte ich doch nicht. Wieso denn nicht? Er ist in den Sumpf geflüchtet. Dahin kann ihm niemand folgen. Au! Au! Hey, Schwager! Ja, James, was gibt es? Wir haben den anderen erwischt. Einer Mulatten. Hoffentlich haben Sie kurz einen Prozess gemacht. Wäre besser, wir könnten ihn noch ausfragen. So, einen hätten wir. Nun, Mr. Lively, was ist mit dem Mulatten? Ja, die Kugel ist ihm in den Schenkel gegangen. Das ist keine Strafe für einen solchen Burschen. Den müssen wir ganz erledigen. Mr. Horseman vergreift sich an keinem Verwundeten. So, darf ich fragen, was ihr mit ihm vorhabt, Mr. Lively? Wir werden ihn mit nach Hause nehmen. Aha, und dann? Denke ich, werden wir ihn dem Sheriff übergeben, sobald sich ein Arzt um seine Wunde gekümmert hat. Hey, Schwager! Was gibt es, James? Grüß die Damen von mir. Wieso? Reitest du nicht mit uns zurück? Ich werde der Fährte des anderen Räubers folgen. Wir dürfen ihn nicht entkommen lassen. Das sind wir unsere Nachbarn schuldig. Hört, Mr. Lively. Falls ihr wegen unseres Gefangenen auch immer einen Arzt konsultieren wollt. Ich habe meine Ansicht noch nicht geändert, Mr. Horse. Na gut. Nicht weit von hier wohnt Dr. Monroe. Wenn ihr wollt, dann reite ich zu ihm hin und bringe ihn auf eure Farm. Gut, Mr. Horse, tu das. Mr. Cook? Darf ich euch Dr. Monroe vorstellen? Freue mich, euch kennenzulernen, Doktor. Ja, die Freude ist ganz meinerseits. Es gibt viel zu wenig Studienobjekte heutzutage. Wollt ihr mir schon immer einen Mulatten von innen ansehen? Wie ich höre, hat euch Mr. Horse unterwegs schon über alles informiert. Wir erwarten von unserem Gefangenen Auskunft über wichtige Fragen. Deshalb müsst ihr ihn am Leben erhalten. Ich werde tun, was in meinen Kräften steht. Wasser. Hier. Wasser. Trink. Danke, danke, Master Cook. Ihr seid sehr gut zu Dan. Oh. Würdet ihr mir helfen, wenn ich alles bekenne? Sprich, Dan. Wenn du uns alles sagst, wird dir nichts geschehen, das verspreche ich dir. Und dieser Mann dort, er wird mich nicht zerschneiden? Er wird dich nicht zerschneiden, Dan. Mr. Cook, ich glaube, ihr geht da ein höchst leichtfertiges Versprechen. Wieso? Wenn ich den Mulatten retten soll, dann muss ich das Bein amputieren. Nein! Komm, trink noch mal. Ihr gut, Master Cook. Dan wird alles sagen. Aber nur euch allein. Ich schick die anderen beiden Männer hinaus. Nein, der Doktor und ich bleiben. Nein, Mr. Haas. Ihr habt gehört, was Dan gesagt hat. Also lasst mich mit ihm allein. Auf diese Weise erfahren wir, was wir wissen wollen. Gut, Mr. Cook, wie ihr wollt. Kommt, Doktor. So, Dan. Jetzt sind wir allein. Master Cook, genau aufpassen, was Dan sagt. Eine Pirateninsel? Ja. Mitten im Mississippi? Nicht weit von Helena entfernt? Wie ich euch sage. Der Mulatte hat euch da ein hübsches Märchen erzählt, Mr. Cook. Ihr meint, Dan hätte sich das alles ausgedacht? Genau das meine ich. Nein, Mr. Horst, da bin ich anderer Ansicht. Darf ich fragen, was ihr vorhabt? Das geht uns alle an. Deshalb müssen wir sofort handeln. Es genügt nicht, das Räubernest zu zerstören. Die Verbrecher müssen überrascht werden. Ihr kennt doch den Fluss gut, Mr. Horst. Na ja. Was meint ihr? Wie können wir die Bande am besten überlisten? Vorausgesetzt, dass eine solche Bande überhaupt existiert. Ich bin da keineswegs so sicher wie ihr. Und ich sage euch, der Mulatte hat die Wahrheit gesagt. Gut, Mr. Cook. Nehmen wir einmal an, es gibt die geheime Insel und die Bande wirklich. Was gedenkt ihr in diesem Falle zu tun? Das fragt ihr noch. Na, ihr wollt doch, dass die Banditen dem Richter zugeführt werden, nicht wahr? Allerdings. Hoffentlich stellt ihr euch das nicht so leicht vor. Die Burschen werden sich verzweifelt wehren. Da habt ihr sicher recht, aber... Wenn ihr meinen Rat hören wollt, handelt nicht voreilig. Besprecht alles in Ruhe mit euren Freunden. Dann benachrichtigt eure Nachbarn und kommt in 2 Tagen alle nach Helena. Alles muss gründlich vorbereitet werden, das ist wahr. Ich werde auf der Stelle nach Helena reiten und dem Richter melden, was wir von dem Mulatten erfahren haben. Auch in Sinkville müssen alle waffenfähigen Männer aufgeboten werden. Einverstanden, Mr. Horst. Wir treffen uns Sonntagmittag in Helena. Trinkt, Jungs! Trinkt, solange ihr Vorrat reicht! Wir soll leben! Der Whisky soll leben! Die Flusspiraten soll leben! Prost, Jungs! Auf das uns der Mississippi noch oft solch reiche Beute beschert. Ruhig, Leute, nicht so laut. Sieh da, die Frau Kapitän persönlich. Willkommen bei unseren Festen. Peter, sag doch den Leuten, dass sie still sein sollen. Warum, schöne Frau? Es braucht nur einer, den Lärm zu hören. Und unser Versteck wäre verraten, wenn Kapitän Kelly hier wäre. Euer Gatte ist aber nicht hier. Blackford ist auch nicht hier. Desgleichen der schöne Sander. Alle in Geschäften unterwegs. Wie meint ihr das? Frag doch Julio. Wenn ich richtig gesehen habe, habt ihr ihn an Land geschickt. Hinter eurem Gatten her. Ich fürchte, das ist ihm schlecht bekommen. Wieso? Was ist mit Julio? Das weiß ich. Frag doch den Neger. Frag Bolivar. Da, dort kommt er. Bolivar! Bolivar, was ist mit Julio? Ich habe ihn über den Fluss gerudert. Und? Was dann? Nichts. Oh, doch, Bolivar. Hast den Jungen wie eine Katze ertränkt. Halt's Maul, ich bin betrunken, Peter. Ja, ich bin betrunken, weil das Leben sonst nicht mehr zu ertragen wäre. Wäre alles viel schöner, wenn wir Gesellschaft hätten. Das Mädchen zum Beispiel, das ihr uns vorenthaltet. Schöne Georgie. Niemals werde ich euch Marie überlassen. Niemals. Das Mädchen ist weg. Weg? Du musst dich irren, Bolivar. Ich wollte eben nach ihr sehen, aber sie war nicht mehr in ihrem Zimmer. Och, sie wird geflohen sein vor dir, Bolivar. Bestimmt hält sie sich irgendwo versteckt. Da hörst du es, Bolivar. Die Mädchen, die laufen vor dir fort. Marie! Marie, wo bist du? Ja, sie gibt keine Antwort. Sie ist euch entwischt, Madame. Ich bin gespannt, was der Kapitän dazu sagt. Peter! Bitte, ich beschwöre euch, helft mir. Sucht Marie. Los, Jungs. Macht euch auf die Suche. Sie wird nicht weit kommen. Der Mississippi ist weit und tief. Bringt mich über den Fluss, ans andere Ufer. Wer ruft da? Helft mir, bitte schnell. Wo seid ihr? Hier, über euch, auf dem Ast, der übers Wasser ragt. Ah, jetzt sehe ich euch. Wartet! So, jetzt könnt ihr in den Kahn springen. Schnell, Fährmann, fahrt mich ans andere Ufer. Marie, seid ihr das wirklich? Tom Bundle! Warum folgt ihr mir? Ich euch folgen, aber nicht doch. Ich habe meinen Onkel auf einem Flachboot nach Helena begleitet. Jetzt bin ich mit der Jolle nach Montgomery's Point vorausgefahren. Wieso seid ihr nicht ertrunken? Marie, was ist geschehen? Ich glaubte euch längst im Süden auf der Pflanzung in Atchafalaya. Lauter bleicher Gesichter. Der ganze Strom voller bleicher Gesichter. Marie, oh. Hört ihr mich? Tom Bundle, ich weiß, ihr hattet mich einmal lieb. Ihr wolltet mich sogar heiraten. Aber dann kam Edward. Ihr dürft Edward deshalb nicht böse sein. Ich bin ihm nicht böse, auch euch nicht, Marie. Die Männer, gleich werden sie kommen und mich holen. Schnell, rudert fort. Marie, so redet doch. Wo sind eure Eltern? Wo ist euer Mann? Tot. Alle tot. Liegen in ihrem blutigen Grab. Nein, nicht blutig. Der Mississippi wusch sie wieder rein. Ruhig, Marie, ganz ruhig. Da sind sie. Sie kommen. Sie wollen mich holen. Die Männer. Habt keine Angst, Marie. Ich bringe euch in Sicherheit. Nach Helena. Ist es Zeit, dass wir abfahren, Mr. Edgeworth? Ihr habt es sehr eilig, Steuermann. Aber ich habe Zeit. Nein, Mr. Edgeworth, da irrt ihr euch. Guten Morgen, Mr. Blackfoot. Hört, Mr. Edgeworth, ich habe es eilig, weil ich die Waren gleich morgen verschicken muss. Wir müssen also noch heute in Montgomery's Point eintreffen. Schon gut, Mr. Blackfoot. Geht mit dem Steuermann schon voraus. Ich bezahle nur noch schnell meine Rechnung. Okay, erwarten euch am Ufer. Herr Wirt? Zu dienen? Die Rechnung. Sofort. Das war eine Übernachtung, dazu ein Abendessen und ein Frühstück. Zwei Abendessen. Ach ja, euer Neffe war ja bei euch. Darf man fragen, wo er sich jetzt befindet? Mein Neffe ist mit der Jolle nach Montgomery's Point vorausgefahren. Ah ja. Übrigens, kennt ihr diesen Mr. Blackfoot schon länger? Nein. Warum? Wie seid ihr denn dazu gekommen, den Handel mit ihm abzuschließen? Ich habe ihn hier im Union Hotel kennengelernt. Ihr wart ja selbst dabei. Bill hat ihn irgendwo in der Stadt getroffen. Bill, wer ist das? Mein Steuermann. So, so. Also Bill, euer Steuermann, hat euch Blackfoot empfohlen. Allerdings. Wieso? Um ehrlich zu sein, dieser Blackfoot gefällt mir nicht. Weil er nicht wie ein Handelsmann aussieht? Aber Mr. Smart. Die beiden haben sich heimlich miteinander verständigt. Wer? Der Kaufmann und Bill? Ausgeschlossen, da irrt ihr euch. Mr. Blackfoot hat mir einen sehr guten Preis geboten und einen Teil sogar als Draufgeld bar ausgezahlt. Ich bin sicher, die beiden kennen sich besser, als sie wahrhaben wollen. Also seid vorsichtig. Es gibt eine Menge nichtsnutziges Volk am Fluss. Keine Angst, so klug ist der alte Edgeworth noch, dass er sich von gewöhnlichem Gesindel freizuhalten weiß. Aber was ich noch sagen wollte, Mr. Smart, es hat mich eine Dame gebeten, Sie und Ihre Sachen mit an Bord nach Victoria zu nehmen. Eine gewisse Mrs. Everett, wenn ich nicht irre. Naja. Ich hoffe, das ist eine ordentliche Frau. Eine brave Frau, deren Bräutigam kürzlich im Fluss verunglückt ist. Ich danke euch für eure Auskunft. Hier ist euer Geld. Behaltet den Rest. Ich hab's eilig. Goodbye. Auf Wiedersehen, Mr. Edgeworth. Ich wünsche euch eine gute Fahrt. Herr Wirt? Zu dem? Ist mein Onkel noch da, Mr. Edward? Euer Onkel ist abgereist, Mr. Barnwell. Er sagte, er wollte nach Montgomery's Point. Ich brauche sofort zwei Zimmer für mich und meine Schwester. Sie ist krank und braucht dringend Pflege. Meine Frau wird sich um eure Schwester kümmern. Oh, Tom. Schon gut, Marie. Geh nur mit. Die Herrschaften bekommen Zimmer 2 und 3, Frau. Mr. Smart, auf ein Wort. Ja, noch einen Wunsch, Mr. Barnwell? Hört, Mr. Smart, die junge Dame ist gar nicht meine Schwester. Es handelt sich vielmehr um das Opfer eines Verbrechens. Eines Verbrechens? Psst, nicht so laut. Im Augenblick ist es nur eine Vermutung, aber... Seid ohne Sorge. Meine Frau und ich werden die Augen offen halten. Ich danke euch, Mr. Smart. Hey, Smart! Lasst ihr euch auch wieder mal sehen, O'Toole? Ich muss euch dringend sprechen, Smart. Ja, was gibt es? Rede. Nicht hier. Hier haben die Wände Ohren. Wie wär's, wenn wir zum Flussufer hinunterspazierten? Geheimnisse? Naja, da muss ich ja wohl mitgehen. Hier hört uns niemand. Ihr könnt jetzt reden, O'Toole. Was gibt es denn so Wichtiges? Ihr erinnert euch doch, dass neulich ein Boot dorthin überruderte. Natürlich. Es ist nicht bei Wesselhope gelandet. Nicht? Wo dann? Das weiß ich nicht. Da habt ihr ja eine wichtige Entdeckung gemacht. Die Sache ist ernster, als ihr glaubt, Smart. Warum sind die Burschen da hinübergerudert, wenn sie gar nicht landen wollten? Andererseits kann das Ziel nicht weit entfernt sein. Ihr habt eine Vermutung. Die Burschen müssen hier ganz in der Nähe einen Schlupfwinkel haben. Vielleicht unterhalten sie dort eine Spielhölle, wenn sie nicht weit Schlimmeres treiben. Was habt ihr vor? Wollt ihr dieses Nest etwa ausheben? Es wäre ein Werk der Nächstenliebe. Ich dachte, ihr hättet von dem einen mal genug, O'Toole. Es ist gefährlich, sich mit diesen Burschen einzulassen. Still! Dort kommt jemand. Wer weiß, ob er nicht zu der Bande gehört. Oh, da kann ich euch beruhigen. Das ist Mr. Barnwell, der in meinem Hotel abgestiegen ist. Hallo, Mr. Smart. Mr. Barnwell, das ist Mr. O'Toole. Ein guter Freund von mir, der ebenfalls Nachforschungen anstellt. So bin ich nicht der Einzige, der Verdacht geschöpft hat. Noch habe ich keine Beweise. Erzählt, Mr. Barnwell, wie habt ihr das Mädchen gefunden? Marie konnte sich als Einzige retten, als das Flachboot Schiffbruch erlitt. Seitdem hat sie sich auf einer Insel aufgehalten. Kann sie sich erinnern, ob das Boot gegen einen Snack gerannt oder überfallen worden ist? Bisher konnte ich nichts Genaues erfahren. Marie ist von dem Schock sehr mitgenommen. Ich fürchte, ihre Sinne haben sich verwirrt. Wahrscheinlich weiß sie nicht einmal, wo diese Insel liegt. Das kann ich euch sagen. Wirklich? Die Insel liegt oberhalb von zwei nebeneinander liegenden größeren, zwischen denen ich durchgefahren bin. Endlich habe ich einen Anhaltspunkt. Was habt ihr vor? Ich werde das Geheimnis ergründen. Das schwöre ich euch. Da, schaut mal. Zwei Damen zu Pferd. Merkwürdig. Was soll denn daran merkwürdig sein? Mir war, als hätte ich die eine schon einmal gesehen. Das war Mrs. Staten, die Frau unseres Friedensrichters und ihre Schwester Adele. Da wären wir. Cäsar, bring die Pferde in den Stall. Hast du den jungen Mann vorhin gesehen, Hedwig? Der mit Mr. Smart am Flussufer stand? Wenn ich nicht irre, war es Mr. Barnwell. Ein Bekannter aus Indiana? Er ist zu See gegangen, als Marie Mr. Horse heiratete. Aus verschmähter Liebe? Na, dann wird sein Kummer nicht allzu groß gewesen sein. Wieso? Nur weil er schon wieder im Lande ist. Da hast du recht, falls das wirklich war. Sieh doch nur, Hedwig, da kommt er, genau auf unser Haus zu. Ich muss mit ihm sprechen. Mr. Barnwell! Miss Dunmore! So eine Überraschung. Was macht ihr in Helena? Dasselbe könnte ich euch fragen. Ich habe meinen Onkel nach hier begleitet. Und ihr? Ich bin zu Besuch bei meiner Schwester. Mrs. Staten, nicht wahr? Mhm. Wisst ihr, was ich dachte, als ich euch eben sah? Nein, Miss Dunmore. Ich dachte, ihr werdet Marie nach hier gefolgt. Marie gefolgt? Wieso? Ja, richtig, das könnt ihr ja gar nicht wissen. Marie wohnt ganz in der Nähe. Was? In Sinkville! Ihr irrt, Marie ist hier. Hier? Im Union Hotel, wohin ich sie heute gebracht habe. Ihr habt Marie ins Union Hotel gebracht? Ja. Und ihr Mann? Was sagt Mr. Horst dazu? Edward ist tot, mit dem Flachboot im Mississippi untergegangen. Edward? Ja, jedenfalls behauptet Marie das. Die Arme muss von Sinnen sein. Ja, da habt ihr recht. Der Tod ihres Gatten hat Marie sehr mitgenommen. Aber Mr. Horst ist nicht tot. Erst heute habe ich mit ihm gesprochen. Ihr habt mit Mr. Horst gesprochen? Schnell, führt mich zu Marie. Ja, gern, Miss Dunmore. Wartet hier einen Augenblick. Ich will nur rasch meiner Schwester Bescheid sagen. Ich will auch eine Nachricht für meinen Schwager hinterlassen. Er ist Arzt und Friedensrichter. Ja, Miss Dunmore. Ich fürchte, Marie wird jetzt beides gebrauchen können. Marie, erkennst du mich? Adele? Du? Marie, bitte, beantworte mir ein paar Fragen. Was willst du wissen? Wann hast du Sinkville verlassen? Sinkville? Nun gut, ich habe mich falsch ausgedrückt. Ich meine eure Plantage drüben in Mississippi. Welche Plantage? Marie, so erinnere dich doch. Edward hat doch in der Nähe von Sinkville eine Plantage gekauft. Edward? Dort? Dort steigt er heraus? Sein Haar ist nass? Er... Marie, um Gottes Willen, beruhige dich! Marie! Wo ist die Kranke? Da ist er! Er kommt! Er will mich zurückholen! Rettet mich vor ihm! Schützt mich! Nicht doch, Marie! Das ist George Dayton, mein Schwager. Mr. Dayton ist hier der Friedensrichter, Marie. Und auch der Arzt. Er kommt, um euch zu helfen. Ja, Marie. George wird dir helfen. Nun, wie geht's der Patientin? Lieber Schwager, Marie behauptet, Mr. Horse, ihr Mann, sei in Mississippi ertrunken. Also, wenn ich mich recht erinnere, war Mr. Horse noch gestern Gast in unserem Hause. Dahinter steckt irgendeine Schurkerei. Darf ich fragen, wer ihr seid und wie ihr zu dieser Vermutung kommt? George, das ist Mr. Barnwell, der Marie auf einer Insel gefunden hat. Auf einer Insel? Ja, seid ihr da ganz sicher, Mr. Barnwell? Natürlich bin ich sicher. Es war die zweite Insel von hier stromab. Der Ihre meinte, es müsste Nummer 61 sein. Welcher Ihre? Etwa O'Toole, dem Union Hotel aus und eingeht? Ja, so hieß der Mann. Ach, und was hat er euch erzählt? Er will allerlei Verdächtiges bemerkt haben. Jetzt ist er den Fluss hinunter, um sich zu überzeugen, dass sein Verdacht berechtigt ist. Ich fürchte, O'Toole hat wieder zu viel getrunken. Das tut er in letzter Zeit ziemlich oft. Als ich Marie traf, glaubte sie sich von Männern verfolgt. Tja, die Armen. Es geht ihr leider sehr schlecht. Der Schock hat ihre Sinne verwirrt. Wir werden Marie zu uns nehmen, nicht wahr, George? Ja, Adele, ja. Ich werde sofort alles Nötige veranlassen. Dann kann ich also beruhigt abfahren. Ihr wollt uns verlassen, Mr. Barnwell? Ich will genau wie O'Toole zur Insel rudern. Warum wollt ihr das tun? Um mich mit eigenen Augen davon zu überzeugen, ob sie ein Geheimnis birgt. Als alter Jäger wird mir das nicht schwerfallen. Ihr fahrt allein? Ich werde für diese Fahrt kaum einen Begleiter finden, schätze ich. Dann will ich euch wenigstens ein Empfehlungsschreiben an meinen Kollegen in Sinkville mitgeben. Falls ihr wirklich etwas Verdächtiges entdeckt, werdet ihr dort Unterstützung finden. Ich danke euch, Mr. Dayton. Lieber wäre es mir freilich, wenn ihr von eurem Plan Abstand nehmen würdet. Das kann ich nicht. Dann versprecht mir wenigstens, dass ihr nicht abfahren werdet, bevor ihr mein Schreiben in Händen habt. Ja, das verspreche ich euch. So erwartet mich am Flussufer. Captain Kelly! Sander, du? Ja. Wer hat dir gesagt, dass ich im Grauen Bären bin? Ich wusste, dass ihr euch hier mit Toby treffen wolltet. Wenn ich mich nicht irre, solltest du jetzt ganz woanders sein. Mein Auftrag lautete... Captain Kelly, ich bin gekommen, um euch zu warnen. Wir sind verraten. Ich frage dich zum zweiten Mal, Sander, warum hast du meinen Auftrag nicht ausgeführt? Ich glaube, ihr habt mich nicht richtig verstanden, Captain. Wir sind verraten worden. Das setzt mich nicht in Erstaunen. Um ganz ehrlich zu sein, ich habe es erwartet. Was? Immerhin bleibt uns noch genügend Zeit, unser Schäfchen ins Trockene zu bringen. Zum Henker, Captain! Die Verfolger sind uns auf den Fersen! Deshalb muss ich euch auf der Stelle um Vorschuss bitten. Schießt mir $500 vor und zieht sie mir morgen wieder von meinem Anteil ab. Ach, morgen. So. Ja, ich fürchte, ihr seid im Hause des Friedensrichters nicht mehr willkommen. Nicht mehr willkommen? Wieso? Wie ich gehört habe, ist dort Besuch angekommen. Was für Besuch? Etwa Lively? Nein. Es handelt sich um Damenbesuch. Um eine Mrs. Horse aus Sinkville. Was? Eure angetraute Frau. Captain, mir ist jetzt nicht zum Spaßen. Wer sagt dir, dass mir danach ist? Tja, aber... Hör zu, Sander. Ich spaße nicht, wenn ich dir sage, dass sich Mrs. Horse in diesem Augenblick in der Pflege von Mrs. Dayton und Miss Adele Dunmore befindet. Ihr habt recht. Ich kann mich dort nicht mehr sehen lassen. Außerdem ist der Ihre O'Toole heute nach Nummer 61 abgefahren. Er will die Insel genau untersuchen. Dasselbe hat Tom Barnwell, ein junger Bootsmann, vor, der in etwa einer Stunde ebenfalls von hier auslaufen wird. O'Toole auch? Meine Spione arbeiten gut, nicht wahr? Captain, wie ist das möglich, dass Marie in Helena ist? Seid ruhig, Sander. Noch ist nichts verloren. Die Insel müssen wir allerdings aufgeben. Und dann? Was machen wir dann, Captain? Wir werden uns einen anderen Stützpunkt suchen. Glück genug, dass wir alles so früh erfahren haben. Ihr vergesst O'Toole. Na, ich hoffe noch vor ihm auf der Insel zu sein. Und Tom Barnwell? Wird Helena nicht verlassen, habe bereits meine Maßnahmen getroffen. Bevor die Justiz unsere Sache aufgreift, sind wir längst über alle Berge. Die Justiz? Glaubt ihr wirklich, dass die Leute hier auf die Justiz warten werden? Wir werden ihnen zeigen, in wessen Händen die Macht ist. Wir sind mächtiger, als sie ahnen. Mr. Horse! Was? Nanu, kennt ihr mich nicht mehr? Ich bin Tom Barnwell aus Indiana. Was wollt ihr von mir? Nichts Böses, im Gegenteil. Ich möchte euch sagen, dass eure Frau lebt. Ja, ich weiß. Marie befindet sich im Hause des Friedensrichters. Ich bin gerade auf dem Wege dorthin, also haltet mich nicht auf. Ihr werdet verstehen, dass ich es eilig habe. Guten Abend, Mr. Barnwell. Halt, so wartet doch. Ich werde euch begleiten. Mr. Dayton wollte mir noch einen Brief übergeben. Dort kommt er übrigens. Mr. Barnwell, ich hoffe, ich habe euch nicht zu lange warten lassen. Ich wurde aufgehalten. Wichtige Amtsgeschäfte. Nicht der Rede wert, Mr. Dayton. Wie ihr seht, hat sich mein Warten gelohnt. Ein glücklicher Zufall führte mir Mr. Horse in den Weg. Das Glück ist recht einseitig. Ich persönlich lege keinerlei Wert auf dieses Zusammensein. Aber, Gentlemen, warum so bissig? Verzeihung, Sir. Constable Nickleton, no. Was führt denn euch hierher? Ich suche den da. Wie, Mr. Barnwell? Mr. Dayton, ihr scheint diesen Mann zu kennen. Ja, allerdings. Wisst ihr aber auch, wer dieser Bursche wirklich ist? Was wollt ihr von mir? Tom Barnwell, ich klage euch des Diebstahls an. Ich, ein Dieb? Ich fürchte, ihr verschwendet eure Zauberformel an den Unrechten. Ja, aber Constable, ihr müsst euch irren. Mr. Barnwell ist ein Freund meines Hauses. Tut mir leid, Mr. Dayton, aber ich tue nur meine Pflicht. Übrigens habt ihr selber den Verhaftungsbefehl ausgeschrieben. Ah ja, ich erinnere mich. Ach, es handelt sich um die Diebstähle am Fluss, nicht wahr? Um die aufgebrochene Geldkassette, Mr. Dayton. Ja, ja. Der Bestohlene hat den Dieb noch gesehen und eine genaue Personalbeschreibung gegeben. Ja, ich erinnere mich, nach der Beschreibung könnte es Mr. Barnwell gewesen sein, aber das ist natürlich ganz ausgeschlossen, ganz ausgeschlossen. Constable, verhaftet den Kerl! Er ist es gewesen! Halt, wer seid ihr? Das ist der Bestohlene, Mr. Dayton. So. Ich habe den Dieb am Flussufer herumlungern sehen und gleich den Constable geholt. Da habt ihr ganz richtig gehandelt, lieber Mann. Trotzdem müsst ihr euch irren. Ich mich irren? Ausgeschlossen. Das ist der niederträchtige Bursche, der sich heimlich vom Flussufer aus an einzelgelegene Häuser heranschleicht. Das ist nicht wahr, ihr lügt. Tom Barnwell, ist es wahr, dass ihr gestern mit einer Jolle den Fluss hinauf und wieder hinabgefahren seid? Allerdings aber. Tom Barnwell, ich fordere euch auf, mir zu folgen. Mr. Dayton, so helft mir doch. Mr. Barnwell, es tut mir leid, aber... dem Gesetz gegenüber bin ich machtlos. Ja, aber ich bin unschuldig. Ja, so vertraut euren Richtern. Sie werden die Wahrheit herausfinden. Im Augenblick freilich spricht alles gegen euch. Tom Barnwell, im Namen des Gesetzes, ihr seid mein Gefangener. Die Flusspiraten des Mississippi. Das war die dritte Folge eines Funkspiels von Kurt Fetake nach dem Buch von Friedrich Gerstecker. Musik Max Roth. Es wirkten mit Dagmar Berghoff, Gisela Höter, Henny Schneider-Wenzel, Isabel Stumpf, Hans Bernhard, Reinhard Brox, Paul Dettel, Hans-Helmut Dico, Dieter Eppler, Hans Gogel, Klaus Langer, Wolfgang Reinsch, Hans Röhr, Herbert Schimkat, Jürgen Schmidt, Kurt-Heinz Welke, Siegfried Wojtinas und andere. Regie: Heiner Schmidt. Den vierten Teil bringen wir am nächsten Samstag zur gleichen Zeit. Südwestfunk, drittes Programm. Die Flusspiraten des Mississippi. Dort, wo der Ohio in den großen Mississippi mündet, lag in der Mitte des vorigen Jahrhunderts das kleine Städtchen Helena, wo George Dayton Friedensrichter ist. Seit einiger Zeit beunruhigte die Bewohner das Verschwinden zahlreicher Flachboote, die von einer Fahrt auf dem Mississippi nicht zurückgekehrt waren. Man hielt es zunächst für Unglücksfälle. Niemand ahnte, dass es das Werk einer Bande von Flusspiraten war, die sich auf einer Insel im Mississippi versteckt hielt. Dieses geheime Versteck ist plötzlich in Gefahr. Ein Mulatte, der ebenfalls zu den Flusspiraten gehört und bei einem Diebstahl überrascht wurde, hat das Geheimnis verraten. Tom Barnwell, ein junger Bootsmann, hat Marie, seine Jugendfreundin, hilflos am Ufer des Mississippi aufgefunden und nach Helena gebracht. wo sie im Hause des Friedensrichters von seiner Frau und deren Schwester Adele gepflegt wird. Marie glaubt, dass Edward Hawes, ihr Mann, im Mississippi ertrunken ist. Aber dann trifft Tom Barnwell den Totgeglaubten auf der Straße in Helena. Der junge Bootsmann hofft, durch diese zufällige Begegnung alles aufklären zu können und will gerade dem Friedensrichter Bericht erstatten, als er von einem Konstabler verhaftet wird. Unterdessen fährt der alte Edgeworth, der von den Flusspiraten als nächstes Opfer ausersehen ist, zusammen mit Mrs. Everett, der er seine Begleitung angeboten hat, mit all seinem Hab und Gut auf einem Flachboot den Mississippi hinauf. Von Helena nach Montgomery's Point. Nun, Mr. Blackwood, wie findet ihr unsere Bootsfahrt? Der Steuermann scheint sein Handwerk zu verstehen, Mr. Edgeworth. Wenn nur der Nebel nicht stärker wird. So, jetzt ist genug. Hey, Boys! Was soll das? Wer hat euch befohlen, aufzuhören? Nehmt sofort die Ruder wieder auf. Dem Kapitän sind wir weit genug drüben. Mir habt ihr zu gehorchen, verstanden? So, ich dachte, ihr seid nur der Steuermann, Bill. Rudere weiter, oder ich zeige dir, wie ich aufsässige Bosch behandle. Nur zu, bedient euch. Schlag zu. Aber ich warne euch, ich zahle zurück. Was du zahlst, Leute, ihr werdet euch doch nicht etwa schlagen. Ich wünsche, dass an Bord Frieden herrscht. Geht an eure Ruder, Leute, und tut eure Pflicht. Das ist ein Befehl von Kapitän Edgeworth. Wenn er es befiehlt, rudern wir. Meinetwegen bis Victoria. An die Riemen, Freunde! Hau! Ruck! Hau! Ruck! Hau! Nun, Blackfoot, klappt alles wie am Schnürchen, wie? Psst, nicht so laut, das könnte uns einer hören. Keine Angst, Blackfoot. Stehen ja ganz allein am Eck. Ihr solltet trotzdem vorsichtig sein, Bill. Es war sehr unklug von euch, mit den Leuten Streit anzufangen. Dazu ist noch später Zeit. Ja, Blackfoot. Ich werde es dem Burschen einzahlen, wenn es soweit ist. Ich wünschte, ihr würdet euch mit den Leuten besser vertragen. Dann hätten wir einige von ihnen für unsere Pläne gewinnen können. Keinen von denen. Die Burschen hassen mich wie die Pest. Demnach haben wir von den Bootsleuten keine Hilfe zu erwarten? Eher das Gegenteil. Ihr meint, sie werden Widerstand leisten? Wird ihnen wenig nützen, wenn unsere Männer über sie herfallen. Seht nur, der Nebel wird immer dichter. Hauptsache, die Kameraden sind an Bord, bevor die Dummköpfe hier etwas merken. Da könnte ganz unbesorgt sein. Hat eine hübsche Waschküche heute Nacht. Seid ihr sicher, dass ihr die Insel auch im Nebel findet? Ganz sicher. Dann geht's jetzt wieder nach vorne. Es ist nicht gut, wenn man uns zu lange zusammensieht. Der alte Edgeworth könnte sonst Verdacht schöpfen. Der hat jetzt etwas Besseres vor. Seht nur. Wahrhaft. Steht auf dem Vorderdeck und raspelt Süßholz mit Mrs. Everett. Ängstigt euch nicht, Madam. Eure Fahrt ist bald beendet. Wir erreichen Victoria noch heute Nacht. Vorausgesetzt, der Nebel wird nicht noch schlimmer. Sieht ganz so aus. Sobald es dunkel wird, lasse ich euch hier oben aus Decken ein kleines Zelt aufschlagen. Da könnt ihr dann ganz ungestört schlafen, Madam, bis wir an Ort und Stelle sind. Seid ihr eigentlich in Victoria bekannt, Mr. Edgeworth? Nein, Mrs. Everett, ich war nie in Victoria. So seid ihr ganz fremd in dieser Gegend? Allerdings. Fürchtet ihr dann nicht, in diesem Nebel auf eine Sandbank zu laufen? Die Gefahr ist nicht so groß, wie ihr glaubt, Madam. Wir haben einen guten Steuermann und auch der Mann, der meine Ladung gekauft hat, befindet sich an Bord. Mr. Blackfoot stammt aus Montgomery's Point und kennt den Mississippi ebenfalls gut. Ihr seid nicht von hier, Mr. Edgeworth. Deshalb könnt ihr es auch nicht wissen. Was, Madam? Dass in der letzten Zeit viele Menschen auf dem Strom verunglückt sind. Nicht nur der Strom rast seine Opfer in die Tiefe, Madam. Es gibt auch Verbrecher, die... So habt ihr auch schon von dem Gerücht gehört? Von welchem Gerücht, Madam? Na, dass auf dem Mississippi Banditen ihr Unwesen treiben. Vielleicht wisst ihr sogar Näheres darüber. Näheres? Nein. Na, man hat euch sicher in Helena gesagt, dass mein Bräutigam vor kurzer Zeit im Fluss verunglückt ist. Ja, Mr. Smart hat mir das erzählt. Das Boot soll gegen einen Snake gerannt sein. Das ist gut möglich. Schon mancher Bootsmann hat auf solche Weise den Tod gefunden. Diese treibenden Baumstämme sind eine Gefahr. Ich glaube es nicht. Was glaubt ihr nicht? Dass Hulks Boot auf natürliche Weise untergegangen ist. Deshalb will ich ja auch nach Victoria. Ein Bruder, der sich dort als Advokat niedergelassen hat, soll die Täter aufspüren. Falls eure Vermutung stimmt, Madame, könnte uns das Gleiche passieren? Ach, gerade das befürchte ich. Ach, ich wünschte, mein Neffe wäre bei mir. Aber er wollte partout mit der Jolle nach Montgomery's Point vorausfahren. Seht nur, der Nebel wird immer dichter. Wenn ich bloß wüsste, was ich tun soll. Hey! Steuermann! Captain! Was ist das für Land da drüben? Runde Weideinsel. Wie wär's, wenn wir dort vor Anker gingen? Wenigstens so lange, bis sich der Nebel etwas verzogen hat. Geht nicht. Wieso? Was spricht dagegen? Können nicht bis auf 100 Schritte an die Insel heran. Der Sand läuft hier ein tüchtiges Stück in den Strom hinein. Da, nehmt mal das Senkblei. Ach, ihr habt recht, Steuermann. Auf der Karte ist die Sandbank ebenfalls eingetragen. Brauche keine Karte. Kenne den Mississippi wie meine Hosentasche. Könnt es mir glauben. Schon gut, Bill. Weiß, dass ihr ein guter Steuermann seid. Gibt es was Neues, Mr. Edgeworth? Wo befinden wir uns, Steuermann? Haben es bald geschafft, Mr. Blackfoot. Noch 13 Meilen bis Nummer 61. Nun, meine junge Lady, mir scheint, euch bekommt diese gemütliche Mississippi-Fahrt nicht gut. Dabei verläuft doch alles friedlich. Gott gebe es. Na nun, Mr. Edgeworth, wollt ihr Nebelkrähen schießen? Nein, Mr. Blackfoot, habe nicht die Absicht. Wie kommt ihr darauf? Na, weil er eure Büchse an Deck spazieren führt. Eine alte Gewohnheit. Ich bin nicht gerne ohne Gewehr. Und da ich an Deck schlafen will... Eine gute Idee, Mr. Edgeworth. Passt nur auf, dass euer Pulver trocken bleibt. Meine Pfanne schließt ausgezeichnet. Da brauche ich keine Angst zu haben. Hey, was machen denn die Bootsleute da? Wir drehen bei. Beidrehen jetzt? Ich mag nicht länger in dem Nebel herumfahren. Aber Bill, euer Steuermann, sagt, es sei noch keine Gefahr. Das mag sein. Aber ich will nicht warten, bis Bill meint, dass es gefährlich wird. Los, Leute! An die Ruder! Hey, Weiß! Wer hat euch gesagt, dass ihr rudern sollt? Ich habe den Leuten den Befehl erteilt. Ich sehe, ihr wollt mit aller Macht auf irgendeinen Snack auflaufen. Ich will die Insel anlaufen, die hier auf der Karte verzeichnet ist. Ihr werdet nie an Land kommen, glaubt es mir. Das Ufer dort drüben steht voll lauter Snacks. Wenn ich euch einen Rat geben darf, Mr. Edgeworth, lasst uns weiterfahren. Die Ladung muss morgen früh in Victoria sein, sonst gibt es noch Ärger. Mr. Blackfoot, liefere ich euch die Güter nicht zur bestimmten Zeit nach Victoria, so seid ihr an nichts gebunden. Los, Leute, haltet hinüber. Seid ihr des Teufels, Bill? Wie könnt ihr dem alten Seehund gehorchen? Sie sind in der Überzahl, Blackfoot. Demnach wollt ihr ruhig zusehen, wie unser schöner Plan ins Wasser fällt. Ah, warum sollen wir ihn nicht ihren Willen lassen? Ihr habt den Alten sowieso schon misstrauisch gemacht. Also, was habt ihr vor? Lasst sie ruhig bei der Insel festmachen. Wenn sie sehen, dass wir ebenfalls einverstanden sind, lassen sie jeden Verdacht beiseite und legen sich aufs Ohr. Wir brauchen dann nur noch das Haltetau durchzuschneiden. Merken sie es nicht, so erwachen sie erst, um gleich bis in die Ewigkeit fortzuschlafen. Ihr seid und bleibt der Teufelsbill. Halt! Aufgepasst, Boys! Steht bei dem Springtau! Los, Pop! Das Tau ist festgezurrt, Kapitän! Ein toller Sprung, Bob! Alles, was recht ist! Mr. Edgeworth, das Boot befindet sich am Ufer. Gut, Steuermann. Wollen die Nacht hier verbringen? Habt ihr noch weitere Befehle? Im Augenblick nur den einen, Steuermann. Legt euch schlafen. Blackfoot! Ist es soweit? Schlafen alle. Dann schneide jetzt das Haltetau durch, Bill. Schon geschehen. Sobald wir mitten im Strom sind, soll sie meinen Schuss wecken. Vorher schieben aber noch die schwere Kiste vor die Luke. Dann sitzen die Burschen da unten in der Falle. Komm, fass mich da. Hey, Steuermann, was soll das? Der Alte ist wach. Dann geht der Tanz endlich los. Steuermann, wieso treiben wir auf dem Wasser? Was soll die Kiste dort? Wer das dir gleich auseinandersetzen, warte. Los, Blackfoot. Gib das Zeichen. So schieß doch. Seid ihr getroffen, Blackfoot? Ich habe deinen sauberen Kumpan in die Hölle geschickt, Bill. Warte, Alter. Was sollst du büßen? Habe schon deinem Sohn in die Ewigkeit geholfen. Jetzt bist du an der Reihe. Was, ihr Wolf? Ei! Ha, du hast meinen Hund vergessen, Bill. Ah, gut so, Wolf. Hack ihn. Ja, pass gut auf, damit er nicht flieht. Du musst jetzt erst die Kiste von der Luke schieben. Was ist denn da passiert? Mr. Edgeworth, alles in Ordnung? Ja, Bob. könnt den Burschen da fesseln. Ist euer ehemaliger Steuermann. Mit dem größten Vergnügen. Still! Ich höre Ruderschläge. Kommt von da drüben. Boot ahoi! Oh Gott, es wird still! Schnell ein Knebel her, damit der Bursche keinen Laut mehr von sich gibt. So, jetzt sind wir alles klar. Das sind die Piraten, die uns überfallen sollten. Zum Glück können sie uns wegen des Nebels nicht sehen. Bill ahoi! Schon gleich, wo steckst du? Sie sind fort. Das war Rettung in letzter Minute. Na, dort ist es. Was? Das fremde Boot, das wir suchen sollen. Wahrhaftig, Ben. Was meinst du, Jim? Was sollen wir jetzt machen? Das Maul halten und den Kerl suchen, der zu dem Boot gehört. Du meinst, der ist hier in der Nähe? Möglich, dass er sich hier irgendwo versteckt hält. Wird ihm wenig nützen. Hast recht, Ben. Den werden wir bald aufspüren und dann... Psst, nicht so laut. Komm. Was hast du vor? Denke, wir legen uns hier auf die Lauer. Und dann? Denke... Sie werden den Burschen irgendwo auf der Insel aufspüren. Sobald er sich entdeckt sieht, wird er fliehen. Und wohin? Zu seinem Boot. Das heißt genau in unsere Arme. Ja, Ben, genau so wird es sein. Still. Ich höre was. Das sind Schritte. Da schleicht einer durch die Büsche. Lauf, Jim, wir müssen ihn fassen. Zu spät. Der ist ins Wasser gesprungen. Keine Angst, der kommt nicht weit. Captain? Was meinst du, wo wir uns befinden? Keine Ahnung, Mr. Edgeworth. Aber solange wir in der Strömung treiben... Ja, schon gut, Bob. Pass auf der Steuer auf. Ich halte inzwischen Ausschau. Ein Glück, dass der Nebel sich verzogen hat. Da los! Was hast du denn? Ist irgendwas nicht in Ordnung? Das Steuer, es lässt sich nicht mehr bewegen. Warte, ich schaue nach. Nun, könnt ihr etwas entdecken? Einen Augenblick, gleich werden wir es wissen. Was war denn das? Um Gottes Willen, Bob. Es ist ein Mensch, der unser Steuer umklammert hält. Ein Mensch? Hey, hört ihr mich? Nehmt mich an Bord. Bitte. Leicht gesagt, aber wie? Wir wollen ihm ein Tau zuwerfen. Das wird auch nicht viel helfen. Er ist ziemlich fertig. Hey, Tom, nimm das Steuer. Ja, Bob. Was hast du vor? Ich werde ins Wasser springen und ihm ins Boot helfen. Und wenn es einer von den Banditen ist? Das glaube ich kaum. Wo bist du, Bob? Ja. Achtung! Ich werfe das Tau! Okay! Schling ihm das Tau um den Leib! Bin schon dabei! Fertig? Ja! Hut an Bord! Los, Leute! Au! Ruck! Au! Ruck! Also... Da wäre ich also mitsamt meiner Last wieder glücklich an Bord. Dann wollen wir mal sehen, wen wir da aus dem Mississippi gefischt haben. Dank euch, dass ihr mich an Bord geholt habt. Darf man wissen, wer ihr seid? Mein Name ist O'Toole. Ich bin von der Pirateninsel geflohen. Man hatte mich dort entdeckt. Von der Pirateninsel? So wisst ihr, wo sie liegt? Es ist Nummer... 61. Nummer 61? Hey, Kapitän. Was gibt's, Bob? Sehe vor dem Bug ein Licht, höchstens 100 Yard entfernt. Kannst du erkennen, was es ist? Könnte ein Dampfboot sein, dessen Ofentüren geöffnet sind. Ein Dampfboot? Das am Ufer festgemacht hat. Los, Leute, an die Riemen, rudert ans Ufer. Bob, steuere auf das Dampfboot zu. Schnell, Leute. Ruder zu dem Dampfboot. Wenn wir Glück haben, hilft uns der Kapitän, die Flusspiraten zu überraschen. Abmachen! Was ist denn? mitten in der Nacht. Meine Verehrte, mit dem Freien, Frau. Wenn ihr die Tür hintertritt, klopfe ich hier so lange, bis die ganze Nachbarschaft rebellisch wird. Ja, ja. Wer zum Teufel seid ihr? Und was wollt ihr von mir mitten in der Nacht? Habe ich etwa ein Asyl für Obdachlose? Na ruhig, meine süße Lady. Niemand will dich bedrohen. Aber lass mich erst ins Haus hinein. Mein Herr! Erlaube, dass ich die Tür hinter mir schließe. Es braucht nicht jeder zu hören, was ich dir zu sagen habe. Wie kommt ihr dazu, du zu mir zu sagen? Und wer erlaubt euch zur Nachtzeit in die Wohnungen ehrsamer Witwen einzudringen? Ich erlaube es mir, weil ich wichtige Dinge mit dir zu besprechen habe. Wer seid ihr überhaupt? Mein Name ist Sander. Ich habe schon früher einmal die Ehre gehabt. Kann mich nicht entsinnen, Mr. Sander. Ich bin sicher, ihr werdet euch noch sehr nachdrücklich an mich erinnern, verehrte Mrs. Breidelford. So sagt, was ihr von mir wollt. Nachtquartier will ich, teuerste Luise. Nachtquartier und ein gutes, warmes Essen. Danach will ich mit dir über Geschäfte reden. Wenn ihr mit mir Geschäfte abzumachen habt, so kommt morgen bei Tage wieder. Ich beherberge niemanden. Mrs. Breidelford, höre ich recht? Ihr wollt einen Unglücklichen in den Nebel hinausstoßen? Geht! Oder ich rufe den Konstabler. Madam, ihr würdet es bereuen. Ich bereuen? Wieso? Es wird euch Kopf und Kragen kosten, wenn ich einen Namen in der Öffentlichkeit ausspreche. Ich verstehe euch nicht. Der Name könnte leicht der Nagel zu eurem Sarge werden. Ihr braucht seltsame Worte, um jemanden um eine Gefälligkeit zu bitten, Sir. Aber ihr habt recht, es ist ein hässlicher Abend heute. Also, geht die Treppe da hinauf, es ist schon jemand oben, den ihr vielleicht kennt. Eigentlich ist es mir ganz lieb, dass ich mit dem Herrn nicht allein bleibe. Bitte, Madame, wen werde ich oben finden? Ihr werdet verstehen, dass ich nicht jede Gesellschaft... Es handelt sich um Henry Cotton. Cotton? Das ist nämlich eine Überraschung. Es ist noch gar nicht so lange her, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben, also führt mich zu ihm. Hallo, Cotton. So, also sehen wir uns wieder. Mr. Sander, wenn ich nicht irre. Ist noch keine 12 Stunden her, dass ich hinter euch her war, Cotton. Natürlich unfreiwillig. Wäre mir lieber gewesen, wenn der Cook nicht zu Hilfe gekommen wäre, als ich ihn von seinem Pferd zerrte. Konnte nicht anders. Hätte mich sonst verdächtig gemacht. Wahrscheinlich habt ihr recht, aber... Immerhin seid ihr hier in Sicherheit. Ja, unsere liebe Freundin bot mir Unterschlupf. Wenn es euch recht ist, hole ich uns jetzt etwas zu essen. Ja, Mrs. Breidelford, das wäre sehr freundlich von euch. Wir sind sehr hungrig, nicht wahr, Cotton? Allerdings. Dann bereite ich jetzt also das Essen. Nur zu, Mrs. Breidelford. Lasst euch nicht aufhalten. Es wird nicht lange dauern, nur ein paar Minuten. Hört, Sander, lange kann ich hier nicht bleiben. Wie wär's, wenn ihr mich mit auf eure Insel nehmen würdet? Ja, das ist nicht so einfach. Das kann ich mir denken. Ihr müsstet bestimmte Bedingungen erfüllen. Außerdem müsstet ihr einen Schwur leisten. Ich leiste jeden Schwur, wenn ihr mir dafür Schutz bietet. Also sprecht. Habt bei mir nichts zu befürchten. Ich habe euch wichtige Nachrichten mitzuteilen, von denen die Alte nicht zu wissen braucht. Also wartet, bis sie zu Bett geht. Was für Nachrichten? Psst, sie kommt zurück. So, da bin ich wieder. Ich hoffe, es schmeckt euch. Ah, das duftet ganz verführerisch, Mrs. Breidelford. Nun, habt ihr alles besprochen? Werdet ihr Mr. Cotton mit auf die Insel nehmen? Ihr könnt ihm vertrauen, glaubt mir. Liebe Freundin, ihr habt etwas zu trinken vergessen. Ich könnte jetzt einen guten Schluck vertragen. Aber ja, natürlich. Sofort. Entschuldigt mich noch einen Augenblick. Ihr könnt nicht auf die Insel, Cotton. Warum nicht? Der Mulatte, der mit euch geflohen ist, wurde gefangen und hat alles verraten. Was sagt ihr da? Dane hat alles verraten? Oh, dieser Schock. Wir befinden uns genau wie ihr auf der Flucht. Hölle und Schwefel, dann ist alles verloren. Nein, Cotton. Es gibt noch einen Ausweg. Redet. Was habt ihr vor? Mrs. Breidelford muss mir Geld vorstrecken. Sie weiß noch nichts von der drohenden Gefahr und darf es auch nicht erfahren. Hat die Alte Geld? Sie leugnet es. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass sie hier irgendwo Tausende liegen hat. Schließlich ist sie seit Jahren als Hehlerin an unserem Geschäft beteiligt. Ja. Und ihr glaubt, dass sie euch freiwillig das Geld gibt? Ich hoffe es. Ohne Geld können wir nicht fliehen. Und wann wollt ihr fort? Am liebsten gleich. Aber ich glaube, dass wir die nächsten 24 Stunden hier sicher sind. Wisst ihr keinen anderen Ort? Nur noch den Grauen Bären, oberhalb der Stadt. So, so, den Grauen Bären. Mhm. Wird es mir merken. Verdammt, ich glaube, die Alte lauscht. Heute Abend hat man hier in der Stadt einen Mann verhaftet, einen gewissen Tom Barnwell, der uns hätte gefährlich werden können. Da sieht man es wieder. Euer Anführer ist allen überlegen. Ja, ja, es gibt keinen besseren Mann als Captain Kelly. So, meine Freunde, jetzt können wir essen. Und trinken, wahrhaftig, was ich da sehe. Eine Bowle. Mrs. Bridleford, ihr wisst, was ein Mann liebt. Prost, Mrs. Bridleford. Prost, meine Freunde. Lasst uns auf das gute Essen anstoßen. Es lebe die Köchin. Danke, meine Freunde, danke. Also alles, was recht ist, Mrs. Bridleford. Ich habe lange nicht so gut gegessen. Ja. Liebe Freunde, ihr habt sicher noch miteinander zu reden. Ich dagegen bin ziemlich müde. Ihr erlaubt, dass ich mich in meinen Lehnstuhl setze. Das tue ich immer um diese Zeit. Nur zu, liebe Freundin. Lasst euch durch uns nicht stören. Sind auch gleich fertig, nicht wahr, Sander? Ich kann euch nur den einen Rat geben, Cotton, wendet euch an Captain Kelly, unseren Anführer. Seid ihr sicher, dass ich ihn im grauen Bären finde? Ganz bestimmt. Nicht wahr, Mrs. Bridleford? Ich glaube, die Alte schläft. Umso besser. Hört, Sander, wie wär's, wenn wir zusammen zum grauen Bären gingen? Erst muss ich mit der Alten sprechen. Ihr habt recht. Ohne einen Pfennig in der Tasche kommen wir nicht weit. Aber seid ihr sicher, dass euch die Alte das Geld gibt? Ich kenne einen Zauberspruch, der sie wahrscheinlich überreden wird. Verdammt, die Alte schläft nicht. Die hat gelauscht. Nun, meine Freunde, da bin ich doch tatsächlich eingeschlafen. Aber das ist allein eure Schuld. Wenn ihr so langweilige Geschichten erzählt, könnt ihr kaum verlangen, dass man die Augen offen behält. Oh, die Lampe geht ja beinahe aus. Wie spät ist es denn? Kurz nach 10. Dann will ich noch ein wenig Öl für die Lampe holen. Nachher zeige ich euch, wo ihr schlafen könnt. Halt! Hier geblieben. Jetzt wird abgerechnet. Hilfe! Nanu, was hat sie? Sie ist tot. Tot? Aber ich habe sie doch gar nicht angerührt. Der Schlag muss sie getroffen haben. So ein Pech. Keine Angst, wir werden das Geld auch so finden. Was meint ihr? Wo hat sie es aufbewahrt? Schwer zu sagen. Wahrscheinlich dort, wo sie schläft. Okay, kommt. Sehen wir nach. Nun, was sagt ihr jetzt? Eine schlimme Geschichte. Ach, jetzt suchen wir bereits seit einer Stunde, ohne auch nur einen Pfennig gefunden zu haben. Ja, aber ohne Geld da... Das sind wir verloren. Was schlagt ihr also vor? Weitersuchen, weitersuchen. Der Teufel mag wissen, wo die Hexe ihre Schätze versteckt hat. Was habt ihr denn? Och, allmählich wird es mir unheimlich hier. Ja, ihr werdet Mississippi zwischen uns und... Stattdurchstehen! Ich glaube, da ist jemand an der Haustür. Dann sind wir verloren. Es sei denn, wir könnten hinten mehr nach Hause. Lieber Freund, verhaltet euch ganz ruhig. So. Wir sollten dieses Haus verlassen, solange noch Zeit ist. Hör zu, komm. Wir haben jetzt die ganze Nacht Zeit, nach dem Geld zu suchen. Und wenn es die Alte gar nicht hier versteckt hat? Ich bin sicher, dass sich das Geld hier im Haus befindet. Wir müssen nur den Platz finden. Also gut, suchen wir weiter. Ja, los, beeilt euch. Wenn es hell wird, dann müssen wir von hier verschwunden sein. Den Friedensrichter. Guten Morgen, Mr. Cook. Entschuldigen Sie, meine Damen, dass ich hier so formlos hereinstürze. Aber was ich zu melden habe, duldet keinen Aufschub. Ich muss sofort den Friedensrichter sprechen. Mein Mann schläft noch. Er ist heute Nacht erst spät ins Bett gekommen. Aber ich werde ihn sofort wecken, wenn ihr euch einen Augenblick gedulden wollt. Sagt ihm, es geht um unser aller Leben. Aber das hat ihm ja Mr. Horse bereits mitgeteilt. Mr. Horse? Wir haben Mr. Horse seit unserem Besuch bei euch nicht mehr gesehen. Wir erwarten ihn aber jeden Augenblick. Ja, aber wieso denn? Er ritt gestern Nachmittag nach Helena, um dem Friedensrichter die schreckliche Nachricht persönlich zu überbringen. Er kann sich auf der breiten Straße doch unmöglich verirrt haben. Es tut mir leid, Mr. Cook, aber ich kann nur wiederholen, Mr. Horse ist hier nicht angekommen. Umso größere Eile ist geboten. Bitte, Mrs. Dayton, ruft sofort den Friedensrichter. Herzlich willkommen, Mr. Cook, in Helena und in meinem Hause. Das müssen ja wichtige Dinge sein, dass ihr mich so früh aufsucht. Mr. Dayton, entschuldigt, aber... Ja? Nicht wahr? Ich begegne euch heute zum ersten Mal. Ja, allerdings. Ich bin lange nicht mehr bei den Livelys gewesen. Dafür hatten meine Frau und meine Schwägerin schon das Vergnügen, eure Bekanntschaft zu machen. Dabei hätte ich schwören mögen, dass ich euch kenne. Oder wart ihr vielleicht vor 14 Tagen bei dem Regulatorengericht am Vorschlafhaar? Ich? Nein, nein. Wie sollte ich wohl? Das würde kaum zu meiner Stellung als Friedensrichter passen. Aber wie kommt ihr darauf? Ihr habt eine verblüffende Ähnlichkeit mit einem Mr. Wharton aus Little Rock. Ach. Nein, wirklich. So etwas von Doppelgänger ist mir noch nicht begegnet. Wharton? Ja. Wharton. Den Namen habe ich doch erst kürzlich gehört. Also irgendjemand hat mir von einem Wharton erzählt. Es wird mir schon wieder einfallen. Tja, übrigens, ich muss ein sehr alltägliches Gesicht haben. Es ist nämlich nicht das erste Mal, dass ich mit anderen Leuten verwechselt werde. Um ganz ehrlich zu sein, ich könnte noch immer schwören, dass ihr der Advokat Wharton seid. Mr. Cook, ihr seid doch gerade meiner Frau begegnet. Ihr werdet ihr doch sicher glauben, dass ich nicht Wharton, sondern George Dayton, Friedensrichter in Helena bin. Demnach handelt es sich um eine geradezu merkwürdige Ähnlichkeit. Selbst die kleine Narbe da auf eurer Stirn erinnert mich an diesen Worten. Also, Mr. Cook, was verschafft mir die Ehre eures Besuchs? Mr. Dayton, ich muss Ihnen etwas sagen. Es ist von höchster Wichtigkeit. Es geht nicht nur um die Sicherheit von Helena, es geht um den ganzen Staat, um ganz Mississippi. Die Flusspiraten des Mississippi. Das war die vierte Folge eines Funkspiels von Kurt Fetake nach dem Buch von Friedrich Gerstecker. Musik Max Roth. Es wirkten mit Dagmar Berghoff, Helene Elker, Gisela Höter, Margarete Saalbach, Hans Bernhard, Paul Dettel, Hans-Helmut Dicko, Dieter Eppler, Hans Gogel, Horst Werner Loos, Wolfgang Reinsch, Eckehard Sass, Hans Timmerding, Jean-Fadri Tönduri, Lothar Wirtz und Siegfried Wojtinas. Regie Heiner Schmidt. Den fünften und letzten Teil bringen wir am nächsten Samstag zur gleichen Zeit. Südwestfunk, drittes Programm. Die Flusspiraten des Mississippi. Dort, wo der Ohio in den großen Mississippi mündet, lag in der Mitte des vorigen Jahrhunderts das kleine Städtchen Helena. Seit einiger Zeit beunruhigte die Bewohner das Verschwinden zahlreicher Flachboote, die von einer Fahrt auf dem Mississippi nicht zurückgekehrt waren. Man hielt es zunächst für Unglücksfälle. Niemand ahnte, dass es das Werk einer Bande von Flusspiraten war, die sich auf einer Insel im Mississippi versteckt hielt. Aber dann ist das geheime Versteck der Flusspiraten plötzlich in Gefahr. Ein Mulatte hat das Geheimnis verraten. Captain Richard Kelly, der Anführer, wird rechtzeitig gewarnt. Seine Spione melden ihm, dass Tom Barnwell und ein Ire namens O'Toole unterwegs zur Insel sind. Tom Barnwell landet wegen eines fingierten Verbrechens unschuldig im Gefängnis. O'Toole wird auf der Insel entdeckt und rettet sich durch einen Sprung in den Mississippi. Später wird er an Bord eines Flachbootes gezogen, das dem alten Edgeworth gehört, der nur durch seine Wachsamkeit dem Überfall der Flusspiraten entgangen ist. Das Flachboot stößt ein paar Meilen weiter auf ein Dampfboot mit Soldaten. Der alte Edgeworth erstattet dem Kapitän Bericht und Captain Colburn beschließt, den Fall zu untersuchen. Während die Black Hawk mit den Soldaten zur Pirateninsel dampft, erscheint im Hause des Friedensrichters in Helena William Cook, der Schwiegersohn des alten Lively, eines Farmers aus der Umgebung. Also, Mr. Cook, was wollt ihr mir denn sagen? Was ist denn so außerordentlich wichtig? Mr. Dayton, ein guter Bekannter von euch, Mr. Hawes, verließ gestern Nachmittag unsere Farm, und zwar einzig und allein in der Absicht, euch eine dringende Mitteilung zu machen. Wie ich aber eben hörte, hat er sich hier in Helena nicht sehen lassen. Da kann ich euch beruhigen, Mr. Hawes ist hier gewesen. Und wenn ihr in derselben Absicht hierher kommt, so kann ich eure Aufregung verstehen. Er war hier? Aber Mrs. Dayton sagte doch... Ja, meine Frau hat Mr. Hawes nicht gesehen. Ich traf ihn unten in der Stadt, und weil mir die Sache wichtig erschien, schickte ich ihn augenblicklich weiter nach Sinkville. Währenddessen besorgte ich selbst, was hier zu tun ist. Wie Hawes mir sagte, wolltet ihr im Land oben an Männern aufbieten, was ihr in der Eile zusammenbekommen könnt. Ist das geschehen? Das will ich meinen. Der alte Bill und noch ein paar Draper sind mit einer tüchtigen Schar im Anrücken. Dann wollen wir uns so lange ruhig verhalten, bis wir von Sinkville Nachricht bekommen. Mr. Hawes hatte ganz recht mit seiner Warnung. Die Verbrecher müssen mit einem einzigen überraschenden Schlag überwältigt werden. Hört, Mr. Dayton, was gestern noch gut erschien, erweist sich heute als falsch. Es wird höchste Zeit, dass wir hier in Helena die Ordnung wiederherstellen. In Helena? Aber bester Mr. Cook. Hawes hat euch sicherlich gesagt, dass Cotton entflohen ist. Allerdings. Zuerst glaubten wir, er würde versuchen, über den Mississippi zu entkommen. Aber er ist nach Helena geflüchtet. Seid ihr sicher? Mein Schwager hat seine Spur verfolgt. Dann habt ihr recht. James Lively durfte sich kaum geirrt haben. Das ist ja auch meine Ansicht. Deshalb ritten James und ich noch in der Nacht von zu Hause fort. Unterwegs hatten wir ein merkwürdiges Abenteuer, das uns verdächtig erschien. Erzählt. Wir wollten im Wirtshaus zum Grauen Bären einkehren, weil dort trotz der späten Nachtstunde noch Licht war. Wir vernahmen auch mehrere Männerstimmen. Aber wir hatten kaum an die Tür geklopft, als die Stimmen urplötzlich verstummten. Im gleichen Augenblick wurde es stockfinster. Ach, und demnach hat euch keiner aufgemacht. Nach einer Weile zeigte sich ein Alter und fragte, was wir wollten. Er ließ uns aber gar nicht erst ausreden, sondern schlug uns die Tür vor der Nase zu. Das war nicht sehr freundlich von dem Mann, zugegeben, aber was... Wir hatten auch noch keinen Verdacht. Erst als wir einige Zeit weitergeritten waren, erregte etwas unseren Argwohn. So, und was war das? Wir sahen über dem Fluss ein paar Raketen aufsteigen. Es sah aus wie ein Signal, das kurz darauf vom Grauen Bären aus erwidert wurde. Danach hörten wir ein Boot vom anderen Ufer herüberkommen. Etwa von derselben Stelle, wo vorher die Raketen aufgeblitzt waren. Ich glaube, ich errate, wie es weitergeht. Das Boot landete am Grauen Bären, nicht wahr? Ja, Mr. Dayton, genau so war es. Wie viele Raketen waren es und was für Licht hatten Sie? Darauf habe ich nicht geachtet. Ja, möglicherweise ist alles Zufall. Oft genug machen sich die Bootsleute solche Späße. Ich glaube nicht an einen Zufall. Nicht? Wieso? Mr. Dayton, wir wissen jetzt, dass auf jener Insel im Mississippi eine gefährliche Bande haust. Wir wissen aber auch, dass viele Verbrechen auf dem Land begangen worden sind. Der Farmer Howitt, der am Mittwochabend von Helena vortritt, ist im Wald erschlagen aufgefunden worden. Was? Einen anderen armen Teufel haben sie hinter Strong's Post Office umgebracht und beraubt. Und nun ist auch Cotton nach Helena geflohen, also muss er hier Freunde haben. Aber Mr. Cook, das sind doch nichts weiter als Vermutungen. Der graue Bär soll seit langem einen mehr als zweideutigen Ruf haben, hat mir mein Schwager versichert. Darf man wissen, wo sich euer Schwager jetzt aufhält? James will das Wirtshaus etwas näher unter die Lupe nehmen. Er beobachtet es, allerdings aus sicherer Entfernung. Das nenne ich klug gehandelt. Und mein Rat ist, dass wir diese Spelunke dort oben jetzt auf der Stelle umzingeln und ihre Insassen... Lieber Mr. Cook... Auf einen bloßen Verdacht hin kann ich unmöglich in das Privateigentum eines Bürgers der Vereinigten Staaten eindringen. Ja, wenn ihr irgendwelche Beweise hättet... Henker mit euren Beweisen, Sir. Wenn ich die hätte, brauchte ich euch nicht erst zu behelligen. Mr. Cook, das ist hoffentlich kein Aufruf zur Lynchjustiz. Am Ende sympathisiert ihr sogar mit den Regulatoren? Allerdings. Hört, Mr. Cook. So sehr ich auch bestrebt bin, jeden Verbrecher seiner gerechten Strafe zuzuführen, so werde ich mich andererseits auch jedem willkürlichen Gerichtsverfahren widersetzen. Wir leben hier in einer zivilisierten Stadt. Demnach haben wir auf eure Hilfe nicht zu rechnen. Natürlich könnt ihr mit mir rechnen. Allerdings nur, solange ihr gesetzmäßig vorgeht. Übrigens, was dieses Wirtshaus den Grauen Bären angeht, so habe ich es seit langem in Verdacht. Wenn ihr mich fragt, so ist das eine Spielhölle. Leider fehlen mir noch die Beweise, also geduldet euch eine kleine Weile. Mr. Dayton, wir vergeuden nur kostbare Zeit. Ich fordere euch nochmals auf, nicht nur in meinem Namen, auch im Namen meiner Nachbarn, leiht uns eure Hilfe. Und ich verspreche euch, dass wir Farmer nichts anderes tun werden, als euch den Rücken zu decken. Ja? muss den Friedensrichter sprechen. Mr. Dayton. Ihr seid's, Constable. Was führt euch zu mir? Ihr seid ja ganz außer Atem. Man hat Mrs. Breidelford ermordet, Sir. Was? Mrs. Breidelford? Ja, Sir. Mr. Dayton, was habt ihr? Ihr seid ja plötzlich leichenblass. Eine schlimme Nachricht, um ganz ehrlich zu sein. Ich hätte einen Mord in Helena nicht für möglich gehalten. Es scheint, Mr. Cook, als hättet ihr mit eurem Verdacht recht. Ich hoffe, eure Einsicht kommt nicht zu spät. Constable, habt ihr die Geschworenen schon zusammengerufen? Werden alle schon am Tatort sein, Sir. Dann lasst uns gehen, damit wir nicht zu spät kommen. Diese beiden Zigarrenstummel fand man hier am Tatort, Mr. Dayton. Mhm. Interessant. Alles deutet darauf hin, dass sich zwei Männer im Hause der Ermordeten hier aufgehalten haben. Das stimmt auch mit der Beobachtung des Nachtwächters überein. Wieso? Er sah zwei Männer aus der Straße kommen und zum Fluss hinuntergehen. Außerdem will er einen verdächtigen Schrei gehört haben. Ja, ist er den beiden Männern gefolgt? Leider nicht. Und habt ihr sonst noch etwas gefunden? Nur dieses Messer hier. Ein Messer? Weiß man, wem das gehört? Der Inhaber des Kramladens in der High Street schwört, dass er dieses Messer am vergangenen Donnerstag um einen blanken Silberdollar James Lively verkauft hat. Wie? James Lively? Sagt ihr? Das ist ja wirklich sehr merkwürdig. Wieso, Sir? Ja, ich weiß, dass heute Nacht zwei Männer in unsere Stadt gekommen sind. Einer war James Lively und der andere sein Schwager William Cook. Ja, deshalb brauchen Sie doch noch nicht die Mörder zu sein, Sir. Mein lieber Constable Nickleton, was würdet ihr sagen, wenn dieser Cook mir gegenüber zugegeben hat, dass er sich an der Lynchjustiz beteiligt? Ja, das spricht gegen ihn, Sir. Aber für James Lively lege ich meine Hand ins Feuer. Ihr vergesst das Messer, Constable. Was befehlt ihr, Mr. Dayton? Schafft diesen Cook herbei, er kann noch nicht weit sein. Jawohl, Sir. Mills, ihr seid also schon miteinander in der Stadt. Unsere Männer haben den Fluss besetzt. Kein Kahn kann uns mehr entkommen. Vor allem müssen wir die Kneipe da oben ausheben. Was heißt denn? Nur, was ist denn das? Die Männer folgen dem Konstabler. Das sieht nach einer Verhaftung aus. Am Ende hat man den Mörder schon entdeckt. Ich glaube, sie haben es auf uns abgesehen. Mr. Cook, wenn ich nicht irre. Ja, der bin ich. Wann seid ihr nach Helena gekommen, Sir? Ich? Weshalb wollt ihr das wissen? Ich verlange, dass ihr meine Fragen beantwortet. Also gut, heute Morgen. Zu welcher Zeit? Ich hab nicht nach der Uhr gesehen, es war noch dunkel. Wo hält sich der junge Mann auf, der mit euch gekommen ist? Was sollen diese Fragen, Constable? Ich stelle hier die Fragen, Sir. Und ich gebe keine Antwort mehr. Cook, ihr seid mein Gefangener, im Namen des Gesetzes. Ein schönes Gesetz, das ehrliche Männer festhält und Schurken frei ausgehen lässt. Plaster! Aus dem Weg, sag ich! Die Pest über euch! Ergreift ihn, bindet ihn. Hey, Mills, ja, wollt ihr mir einen Gefangenen? Ja, natürlich. Ja, halt kein Wort weiter. Los, schafft ihn weg. Ins Gefängnis mit dem Burschen. Aufhängen. Mr. Porter Sinkville, kommt wie gerufen, lieber Kollege. Guten Morgen, Mr. Dayton. Wie ich höre, ist in Helena ein Mord geschehen. Der ist so gut wie aufgeklärt. Den Mittäter haben wir gerade verhaftet und sein Komplize, ein gewisser James Lively, der wird auch bald gefasst werden. Ich sehe, ihr seid immer noch der Alte. Genauso draufgängerisch wie früher. Kommt in mein Büro, dort sind wir ungestört. So, jetzt können wir offen reden. Ich fürchte, unsere Stunden sind gezählt. Ihr habt recht. Wir müssen uns jetzt entscheiden. Entweder wir versuchen uns zu widersetzen, oder? Ja, in wenigen Stunden kommen einige hundert gut bewaffnete Farmer hier angeritten. Die werden sofort zur Insel hinüber wollen. Das passt genau zu meinem Plan. Na ja, aber... Mein lieber Toby, ich will euch sagen, was ich vorhabe. Wir schachtern das nächste Dampfboot und fahren zur Insel hinüber. Dabei verteilen wir unsere Leute unter die Farmer und in ihrem Rücken. Die Dummköpfe werden blindlings angreifen und schön staunen, wenn ihre Gegner bestens gewarnt sind und ihre Verbündeten ihnen in die Flanke stoßen, um sie im dichten Unterholz zu vernichten. Dann erschaffen wir unsere Vorräte aufs Dampfboot und mit wehender Fahne geht's ab nach Mexiko. In die Freiheit. Ein ausgezeichneter Plan. Die hitzköpfigen Hinterwäldlerinnen bestimmt in die Falle. Ihr bringt jetzt sofort die Meldung zum Grauen Bären hinauf. Unsere Freunde müssen gewarnt werden und Nachricht kriegen, dass sie hierher kommen sollen. Das ist in Ordnung, Boss. Noch eins, wir müssen James Lively hier haben, bevor er am Grauen Bären mehr sieht, als nötig ist. Sonst jagt er uns den wilden Haufen der Farmer vorzeitig auf den Hals. Ja, und wo finde ich ihn? Oh, zum Glück hat mir Cook gesagt, wo er sich aufhält. Er steckt in dem kleinen Kiefern-Dickicht gegenüber dem Grauen Bären. Bringt ihn hierher, wenn es sein muss, mit Gewalt. Gott sei Dank, dass du wieder bei mir bist, George. Ich hatte solche Angst. Du machst dir unnötig Sorgen, Hedwig. Wirklich? Wenn ich dich so anschaue, George, du siehst müde und überarbeitet aus. Wer reitet da weg? Das ist Adele. Adele? Wo will sie hin? Sie reitet zum Fluss. Zum Fluss? Mein Gott, George, was hast du? Du bist ja ganz blass. Hörst du die Glocke, Hedwig? Das ist die Van Buren. Ja. Nur wenige Minuten noch und das Schiff legt ab nach Norden. Jetzt ist es mir noch möglich, mich von allem loszureißen. In einer Stunde wäre es dazu vielleicht schon zu spät. Willst du mich retten, Hedwig? George, ich verstehe dich nicht. Wir sollen alles verlassen? Ohne Abschied? Ohne Adele? Alles. Alles musst du verlassen, wenn du mich liebst. Aber George, ich kann doch nicht so Hals über Kopf. Warum eigentlich? Frag jetzt nicht, Hedwig. Ich muss fort auf der Stelle. Gehst du mit mir? Ja, George. Ich gehe mit dir. Danke, Hedwig. Wo willst du hin? Ich habe noch etwas zu erledigen. Wir treffen uns an Bord der Van Buren. Dank, da seid ihr ja. Hier, Miss Adele? Wieso sucht ihr mich? Was ist geschehen? Ach, wie bin ich froh, dass ich euch noch rechtzeitig getroffen habe. Noch rechtzeitig? Wieso? Ihr müsst auf der Stelle fliehen, James. Fliehen? Ganz Helena ist in Aufruhr. Cook ist verhaftet. Jetzt will man euch fangen. Warum? Wessen klagt man mich an? Mrs. Bridleford ist ermordet worden. Was? Man hat in ihrem Haus euer Messer gefunden. Das muss das Messer sein, das Scott in der Nacht auf unserer Farm gestohlen hat. Ich weiß. Ich werde eurem Schwager alles erklären. Ich werde Mr. Dayton... Gerade Dayton will ja eure Verhaftung. Was? Was sollte der Friedensrichter gegen mich haben? Ich weiß es nicht. Flieht, ich beschwöre euch. Ihr dürft keine Zeit mehr verlieren. Dort hinten kommen schon eure Verfolger. Das ist Mr. Porrel, der Staatsanwalt aus Hinkville. Reitet schnell, flieht, ich flehe euch an. Nun gut, ich werde tun, was ihr verlangt, wenn ich auch den Grund nicht einsehe. Halt! Wartet! Miss Dunmore. Ich verstehe nicht, warum ihr dem jungen Mann zur Flucht tretet. Von uns hat er doch nichts Böses zu erwarten. Mr. Powell, ich weiß, dass ihr gekommen seid, um James Lively festzunehmen. Man will ihn wegen Mordes anklagen. Da will er mit seiner Flucht wahrscheinlich seine Unschuld beweisen. Nicht wahr? Mr. Powell, am Ende hat euch mein Schwager Mr. Dayton auch Befehle erteilt, die meine Person betreffen. Aber nicht doch, meine Gnädigste. Dann erlaubt, dass ich nach Helena zurückreite. Ich werde euch nicht davon abhalten. Habe sowieso noch im Grauen Bären zu tun. Ah, der Staatsanwalt Porrel. Mr. Sander? Oder soll ich Horst sagen? Toby, der einäugige alter Freund, willkommen im Grauen Bären. Ich bringe wichtige Nachrichten. Warum kommt der Boss nicht persönlich? Hör zu, Sander. Unsere Lage ist verzweifelt. Aber der Boss, der hat einen großartigen Plan ausgeknobelt. Er hatte mir Geld versprochen. Ohne Geld bin ich verloren. Niemand ist verloren. Wir müssen nur genau das tun, was der Boss anordnet. Und? Was hat er angeordnet? Ja, unsere Leute sollen sich sofort in Helena versammeln. In Helena? Ja, nur du darfst dich dort natürlich nicht sehen lassen, Sander. Du bist ja als Mr. Horse noch in so guter Erinnerung. Und ich sage dir, Toby, der Boss verduftet und lässt uns hier in der Klemme. Du irrst dich, Sander. Kelly ist dabei, wenn es ums Ganze geht. Hoffentlich hast du recht. Also, du fährst jetzt sofort zur Insel, Sander. Hast du gehört? Achtet auf unser Signal. 4 schnelle Schüsse, das bedeutet, dass alles entdeckt ist. Dann müssen wir uns mit Gewalt befreien. Ich wünschte, es wäre endlich soweit. Mach's gut, Sander. Ich muss nach Helena zurück. Nun, ist alles in Ordnung, Tobi? Alles okay. Alle unsere Prachtexemplare sind auf dem Kahn. Hm. Die Regierung von Arkansas würde jeden Eintrittspreis bezahlen, um sie besichtigen zu können. Ach ja, Tobi, ja. Uns selber bringen wir in Sicherheit, dafür lassen wir andere im Stich. Ich verstehe nicht. Ach, ihr habt doch immer nur an euch gedacht, Tobi, aber ich... Begreift doch, Kapitän. In kaum einer Stunde haben wir die ganze Meute der Hinterwäldler auf dem Hals. Worauf sollen wir also noch warten? Eben kam ein Brief aus Memphis von einigen unserer Leute. Sie befinden sich doch in größter Gefahr. Nur wenn ich selber hinfahre, da ist noch Aussicht auf Rettung. Ja, wie viel sind es? Drei. Kapitän, ihr könnt doch wegen dieser paar Leute unmöglich die große Zahl unserer Freunde hier in Gefahr bringen. Ich habe einen Auftrag für euch, Tobi. Übernehmt hier das Kommando. Ist das euer Ernst? Ich will versuchen, die anderen zu retten. Da drüben liegt die Van Buren. Das Dampfboot legt in wenigen Minuten ab. Bereits heute Abend bin ich in Memphis und morgen schon könnt ihr mit unseren Leuten in Texas sein. Ihr solltet den Leuten sagen, was ihr vorhabt, Kapitän. Also, gut, Tobi. Hör zu. Ich will euch die Wahrheit sagen. Habe mir gleich gedacht, dass etwas anderes dahinter steckt. Um ganz ehrlich zu sein, ich ertrage dieses Leben hier nicht mehr. Ich will weg. Will mit diesen Leuten nichts mehr zu tun haben. Was? Und ihr, Porrel, ihr sollt mein Erbe sein. Und Mrs. Dayton? Meine Frau nehme ich mit. Und was wird aus Georgine? Georgine will ich nicht mehr wiedersehen. Aber es soll ihr an nichts fehlen. Hier, dieses Paket übergebt ihr von mir. Das ist euer fester Entschluss. Teilt die Beute gerecht auf und bringt die Gefährten in Sicherheit. Als Gegenleistung sollt ihr meinen ganzen Anteil haben. Den ganzen Anteil? So ist es. Mein ganzer Anteil gehört euch. Aber jetzt wird's höchste Zeit für mich. Macht eure Sache gut, Porrel, und lebt wohl. Ich muss zum Dampfboot. Sonst fährt die Van Buren ohne mich ab. Zeit! Schiff kann nicht länger warten! Ja, ich komm ja schon! Captain Kelly, rettet euch! Die Insel ist verloren! Peter, bist du wahnsinnig oder betrunken? Ich wollte, ich wär's, aber es ist die Wahrheit. Ein Dampfboot von Soldaten ist heute gelandet und hat die Insel eingenommen. Ich habe mein Pferd fast zu Tode geritten, um euch zu warnen. Sie sind dicht hinter mir her. So ist alles verloren? Alles, Captain. Und Georgine? Hat heute früh in der Jolle die Insel verlassen. Bei einem Teufel, dort kommen sie schon. Hallo, Mr. Dayton. Wir sind ausgeritten, um dem Gesetz Geltung zu verschaffen. Zum Dank dafür wurde Cook verhaftet. Mr. Lively, es tut mir leid, dass wir euren Schwager in Schutzhaft nehmen mussten. Er hat sich das mit seiner Hitzköpfigkeit selbst eingebrockt. Selbstverständlich bin ich bereit, Cook wieder aus der Haft zu entlassen. Sofern ihr für seine Sicherheit sorgt. So gütig, Sir. Aber wir haben ihn bereits aus dem Gefängnis geholt. Dabei haben wir auch gleich Tom Barnwell befreit, der dort ebenfalls unschuldig saß. Mein Kompliment, Mr. Lively. Ihr habt keine Zeit verloren. Wir haben auch den grauen Bären gestürmt. Aber das Nest war leer. Die Bande muss ja also einen Helfershelfer haben. Und was für einen? Georgine. Dieser Helfershelfer ist ein feiner Herr. Georgine, sei still. Herr Kapitän Kelly. Der König der Flusspiraten hat Angst. Er seht ihn euch an. Er hat Angst, seine Frau zu begrüßen. Die Wahnsinnige. Herbei, ihr Farmer. Herbei, ihr Männer von Helena. Der Mann, der jahrelang als Friedensrichter in eurer Mitte gelebt hat, Georgine, ist Kapitän Kelly. Der Anführer der Piraten. Der Räuberinsel. Und ich bin seine Frau. Was denn geraten? Das soll hängen. Zurück mit euch. Wer mir zu nahe kommt, erhält eine Kugel. Her zu mir, Piraten. Bei eurem Kapitän ist jetzt euer Platz. Jetzt gilt es Freiheit und Rache. Freiheit und Rache. Kommt zur Van Buren, Leute. Entert das Dampfboot! Wir haben es geschafft, Boys! Hoch die Anker und dann ab in die Freiheit! Kapp die Taue, Leute, wir fahren! Verdammt, die Banditen haben es geschafft. Da fahren sie hin mit der Famburen. Keine Angst, Schwager, es ist doch nicht aller Tage Abend. Seht, was da aufkreuzt. Ein Dampfboot. Das ist die Black Hawk, die auf der Insel aufgeräumt hat. Ja. Da, jetzt nimmt sie die Verfolgung der Famburen auf. Es ist ein Jammer, dass wir nicht schneller sind. Was, Captain Colburn? Ihr glaubt, dass uns die Banditen entkommen? Lieber Mr. Edgeworth, sehe die Burschen genauso gern wie ihr am Galgen hängen, aber die Van Buren ist das modernste und schnellste Mississippi-Schiff. Nicht zu vergleichen mit der alten Black Hawk. Womit ich nichts gegen meinen guten alten Kahn gesagt haben will, aber... Was war das? Der Teufel hat die Banditen geholt. Eine Explosion. Auf der Van Buren. Da! Das halbe Boot ist bereits im Wasser versunken. Da, dort springen ein paar Überlebende über Bord. Aufgepasst, Leute! Achtung! Fischt alle auf! Lasst keinen entkommen! Meine Freunde, ich freue mich, euch alle so froh und munter in meiner Gaststube zu sehen. Zum Wohle. Wohl sein. Wohl sein. Ja, ja, Mr. Smart. Waren aufregende Tage. Aber nun ist alles vorbei. In Helena ist wieder Ruhe und Frieden eingekehrt. Dafür sind die Gefängnisse im Umkreis überfüllt. Bevor alle abgeurteilt werden können, brauchen wir erst einmal einen neuen Richter. Also, meine Herren, ich kann es immer noch nicht fassen. Mr. Dayton, unser hochverehrter Friedensrichter, wird zugleich der Anführer der Flusspiraten. Ja. Als Captain Kelly. Jetzt schmort er in der Hölle. So ein Doppelleben muss doch sehr anstrengend gewesen sein. Was meinst du, Tom? Für mich ist nur eins wichtig, Onkel. Dass dieser Horse, der eigentlich Sander heißt, seine Strafe bekommt. Dafür hast du ja gesorgt, als du ihn eigenhändig von diesem Schiff holtest. Wie ich hörte, Mr. Lively, habt ihr euch um Miss Dunmore gekümmert? Sie wohnt jetzt auf der Farm. Bei meinen Eltern. Na, nicht mehr lange, hoffe ich. Aber Schwager, wie kannst du so etwas sagen? Ehrlich gesagt, ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass aus euch beiden ein Paar wird. Aus Adele und mir? Vorausgesetzt, dass du endlich deine Schüchternheit ablegst, Schwager. Ja. Dann will ich euch auch ein Geheimnis verraten. Also Tom und ich, wir wollen uns hier in der Nähe ein Grundstück kaufen. Ja. Bravo, Mr. Edgeworth. Wunderbar. Ja, es ist schon ein herrliches Stück Land. Und darauf wollen wir trinken, Freunde. Auf dieses Fleckchen Erde. Auf den Mississippi. Auf Arkansas. Prost. Prost. Prost. Prost. Prost. Die Flusspiraten des Mississippi. Das war die fünfte und letzte Folge eines Funkspiels von Kurt Fetake nach dem Buch von Friedrich Gerstecker. Musik Max Roth. Es wirkten mit Dagmar Berghoff, Gisela Hütter, Henny Schneider-Wenzel, Hans Bernhardt, Reinhard Brox, Paul Dettel, Hans-Helmut Dicko, Hans Gogel, Rolf Hübner, Klaus Langer, Robert Rathke, Wolfgang Reinsch, Jürgen Schmidt, Werner Simon, Jean-Fadri Tündori, Kurt-Heinz Welke und andere. Die Spielleitung hatte Heiner Schmidt.